Du kleines verficktes Schweineloch! Ja. Kannst du eigentlich im Nachhinein mit deiner Software auch schneiden? Ich kann mit dir alles machen, alles Purzelbäume schlagen, kann ich da Ich alles. habe ein Bier geöffnet. Ach, was soll ich nicht? Ich habe einen Tee geöffnet. Ich weiß noch, die guten alten Zeiten, als du noch behauptet hast, du wärst kein Heißgetränktrinker. Ja, manche Getränke trinken sich auch anders. Ja, manchmal lernt man auch dazu oder wird dazu gezwungen. Nee, da hat mich keiner dazu Du gezwungen. wirst doch ständig gezwungen in deiner Ich weiß gar Welt. nicht, was diese subversive Art meiner Ehefrau gegenüber Weil soll. du ständig unter dem Pantoffel deiner, nicht nur deiner Ehefrau, sondern deiner kompletten Welt, deinem kompletten Hipster-Umfeld stehst. Was muss es? Ja, das ist ein ständiges Sehen und Gesehen werden, das merke ich doch. Ja. Löse dich davon. Löse dich davon. Denk immer dran, wer dich groß gemacht hat. Und dann denkst du Und? daran, wer dich wieder klein macht. Wer hat mich denn groß gemacht? Ich habe dich zu Ruhm und Ehre geführt. Ja. Selten hat ein Chris Enigma so viele Herzen erobert wie bei Non-PG. Selten hat ein Chris Enigma auf der Welt an, ich würde fast schon sagen, Weltkulturerbe trächtigen Sendungen so mitwirken können wie hier bei diesem Projekt, das ich mir wöchentlich aus den Rippen sauge. Learning by doing, Chris. Und in 10 bis 35 Jahren wirst du dann am Regler sitzen und kannst die Sendung fahren. Ich übermittle dir hiermit mein komplettes Wissen. Habe ich eigentlich schon in der ersten Sendung, aber jetzt ziehe ich noch ein bisschen, zögere noch ein bisschen hinaus. In der The Rock-Sendung habe ich dir eigentlich schon mein komplettes Wissen vermittelt. Aber jetzt kommt praktisch der Hast du Rest eigentlich auf noch. den richtigen Partner gewartet, dass du die diese Rock-Sendung machen kannst? Oder war das Zufall? Ich glaube, dass die Sendung auf uns gewartet hat, Chris. Ja, Horse of Truth. Ja, nee, ich glaube wirklich, das war so. Chris, es gab nur ein Gespann, das diese Sendung hätte in der Wrestling-Welt besprechen können, das waren wir beide. mir Leider geht's Gottes gar wurden nicht wir vom gut. Christian Binder ein bisschen unterbrochen. Aber es ging Ich habe nichts, eigentlich. ich habe bis heute nichts gegen Christian Binder. Ich habe überhaupt nichts gegen Christian Binder. Das möchte ich hier mal ganz klarstellen. Das meinte ich so nicht, sondern Ja. das hast du ja selber schon mal festgestellt, dass man mit ihm einen anderen Flow hat, als zum Beispiel ich mit dir oder du mit mir. Und da habe ich mich gerade als erstes genannt, weil ich dazu einen Grund habe. Bist denn so Also, melancholisch jetzt? nee, ich bin ein bisschen erschöpft, habe gerade ein bisschen zu schnell gegessen, Was gab's habe denn? aber. Ich habe mir so eine schnelle Pfanne gemacht, und zwar habe ich mir Rinderhack angebraten, ganz scharf angebraten, Salz, Pfeffer, zacki, zacki. Dann habe ich mir Spitzpaprika habe ich mit angeschwenkt und dann einfach passierte Tomaten. Zack, fertig. Ein schnelles Gericht, schmeckt gut, ein bisschen Basilikum dran und läuft. Apropos passierte Tomaten, du wirst merken, bei dem Aussprechen von passierte Tomaten ist ein guter Popschuss, Schuss und ein Schuss Pop von Vorteil. Und mir ist aufgefallen, dass Ja, ist mir auch aufgefallen. kann das sein, dass du dem Popschuss, sag ich mal, die rote Karte zeigst in deinem Podcast-Leben? Nee, der hängt von meinem Jetzt Mikrofon. wieder oder seit wann? Nee, schon immer. Aber du hast den doch so ulkig angebracht. Das habe ich doch schon mal gesehen. Da hast du gesagt, damit du auf den Monitor gucken kannst. Pass mal auf, Ricky, wenn das jetzt hier schon so anfängt, dass du mich und meinen Popschutz so denunzierst, das ist heute nicht der richtige Tag, um mich anzupissen. Okay, pass mal auf, dann atmen wir jetzt Wir haben, mal. pass mal jetzt auf, pass mal jetzt auf. Ricky. Da ist er. Und zwar hatten wir gerade einen Termin. Warte. Wir müssen die Stimmung erstmal, sag ich mal, einficken. Weil wir müssen ja erstmal ein Intro spielen. Und das Ist machen ja wir. unangenehm, ne, so welche Begriffe zu benutzen. Früher hat Ja. unsere Sendung davon, von unserer Stiffness und Realness Nee, hat nee, sie nee. gelebt. Ja, Aber genau. Genau darum geht es ja. heutzutage denkst du dir nämlich, Nee. man könnte ruhig noch 1.000, 2.000 Hörer noch Pass mal. dazugewinnen, wenn Nee, man nee, nicht so. nee. Nee, nee, nee, nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, Sondern nee. halt früher, wenn du nämlich Ficken, Fotze und Schweinesau gesagt hast, hast du nicht danach gemacht. Nee. Ich erklär's dir. Das ist nämlich neuerdings erst so, dass du dich da so ein bisschen für schämst und so ein du verstehst. Ja, genau. Alles richtig. Alles richtig. Aber jetzt kommt was, das wird dir in deinem jungen Leben noch nie passiert sein. Das nennt man, und schreib bitte mit, Erkenntnisgewinn. Nee, jetzt pass mal ganz genau auf. Nee, Moment mal, jetzt pass du mal auf. Ich habe ja gerade eben ganz genau aufgepasst. Jetzt kannst ja du mal auf meine Antwort hier aufpassen. Und dann merkt man halt, dass man zwar ab und an mal einfach auch seiner Wut freien Lauf lassen kann oder auch mal einen harten Ausdruck benutzen kann. Ist ja gar keine Frage. Aber ich sag mal so, man muss das richtig dosieren. Wenn alle Menschen Wichser, Hurensöhne oder Dreckschweine sind und also jedes zweite Adjektiv irgendwie was mit Kopulieren zu tun hat, dann nutzt sich das sehr schnell ab. Und jetzt kommt ein Riesenvorteil beim Thema Podcasts. Man kann sich's im Nachhinein selber anhören und stellt dann fest, dass es eigentlich jetzt mal, sag ich mal, bis auf wenige Male gar nicht zur Qualität der Sendung beiträgt. Und gleichzeitig hat man dann noch so eine Art Kind zu Hause, das ja vielleicht auch mal irgendwie was aufschnappen könnte, was man sich zu sehr angeeignet hat. So muss ich das sagen. Und deswegen, das habe ich glaube hier schon mal erzählt, versuche ich darauf eher zu verzichten. Das ist weniger, dass ich Hörer gewinnen will, denn dazu kann ich gleich mal sagen, möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber der eine, der einen Stern gegeben hat bei der Abendschau, den haue ich auf die Fresse. Und das habe ich genauso in die Bewertung auch geschrieben, das muss ich hier noch sagen. Und die hat iTunes nicht freigeschaltet. Das ist eine Frechheit, da werde ich schon wieder zensiert. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber kann man ja trotzdem mal so sagen. In der heutigen Zeit ist es, glaube ich, okay. Deswegen werde ich die ganz kurz hier vortragen. Ich habe geschrieben, der Wichser, der uns einen Stern gegeben hat, dem haue ich aufs Maul. Und diese Bewertung wurde nicht freigegeben von iTunes. Vielleicht, weil ich irgendwie einen Kraftausdruck benutzt habe. Aber dir ist das schon richtig aufgefallen. Mir ist es unangenehmer, mich der Vulgärsprache hinzugeben. Jetzt pass mal auf, mit diesem Background, mit dieser Erkenntnis, unter diesem Deckmantel, den du Erkenntnis, Selbsterkenntnis nennst, kann ich absolut mitleben. Kann ich hundertprozentig mitleben. Aber wenn du das vorher nicht kommunizierst, dass du dir denkst, du möchtest dieser Art und Weise, diese Begrifflichkeit, dieses Vokabular ein wenig herunterfahren, dann ist es für mich zunächst ein bisschen komisch, wenn du dann irgendwas sagst, dann... Nee, das mache ich nicht bewusst. Es passiert wirklich nicht bewusst. Es ist einfach so, dass ich, du musst dir so vorstellen, bevor ich jetzt hier mit dir aufgenommen habe, habe ich eine Stunde lang mit meinem Kind verbracht. Und da achtet man natürlich dann auch viel mehr darauf, wie man, sag ich mal, sich unterhält, ja. Und vielleicht schwillt das dann da noch so ein bisschen, also, oder sagen wir mal so, nehme ich dann noch so ein Stück mit rüber in die Sendung. Vielleicht liegt es daran, aber ich mache es überhaupt nicht bewusst. Mir ist es eigentlich ist es mir egal. Also, ob jetzt sich einer daran stört, dass ich Fickfotzenloch sage oder Vagina, ist mir eigentlich völlig Latte. Ist mir eigentlich völlig Drecksfotzschwanz. So. Es ist völlig okay, wenn du das vorher kommunizierst, denn dann fühle ich mich auch nicht so sozusagen auf den Schlips getreten, weil ich das gar nicht von dir kenne, weil ich das merke, dass du das ein bisschen merkwürdig findest, dass du dann irgendwie so eine Begrifflichkeit verwendest. Und das ist eigentlich immer bei uns Usus gewesen. Das ist auch weiter Usus. Jeder spricht so, wie er will. Absolut. Und Chris, bei der nächsten Vorbesprechung zur Sendung, da thematisieren wir das, da kommt das auch noch aufs Skript. Also, stimmt. Genau. Das habe ich natürlich immer ausgelassen. Aber 4,5 Jahre Podcasten, nicht eine Vorbesprechung. Na, also wir haben uns aber ganz, die Abendschau war vom Anfang bis Ende genau geplant. Bis zu meinem Rauswurfphase geplant. Ja, danach ging es ja auch bergab. Ja, nach deinem Rauswurf war ja die Sendung auch gar nicht mehr haltbar. Da kam noch ganz Großes, ich hab's noch nachgehört. Das stimmt, aber ich wollte es jetzt auch nicht sagen. Jetzt mache ich die Musik und dann kannst du von... Oh, sag mal, das gibt's ja gar nicht. Das ist mir beim Rübsen ist mir noch ein Schluck Bier reingerutscht. Seht ihr das? Das brauche ich noch für meinen Nippelbord. Seht ihr das? Das hast du gar nicht. Nee, ich hab nur Ahoi, sagt euer Odin. Und wunderschönen, das haben wir auch noch. Aber er hat zwei Varianten, Ahoi, sagt euer Odin, zu sagen. Einmal Ahoi, sagt euer Odin. Und dann hat er noch ein ganz geschauspielertes, seliges Ahoi. Nach dem Ahoi macht er so ein grinsendes Nicken. Ahoi, dann nickt er. Sagt euer Odin. Süß. Das ist so ganz richtig, richtig cheesy. Die brauchst du eigentlich beide. Das sind zwei grundverschiedene Ahoi, sagt euer. Also wenn ich dann Internet weiterhin habe, werde ich es mir raussuchen. Dazu später mehr. Jetzt stellen wir uns erstmal vor. Guten Abend. Wir haben Sie schon erwartet. Steigen Sie doch bitte zu uns in den Wagen. Wenn ich uns mal vorstellen darf, mein Name ist Hauptwachtmeister Brandt. Das ist der Genosse Hauptwachtmeister Müller, unser Fahrer. Und hier hinten sitzt unser dritter Mann, Meister Hildebrand. Guten Abend. Sir. Machen können, Chris, das grenzt fast an ein Wunder. Aus zweierlei Gründen. Aus zweierlei Gründen. Und deine depressive Stimmung, die also erregt mich gerade wahnsinnig. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin einfach so ein Emo-Typ. Was ist denn los, mein Junge? Also erstmal, der erste Grund ist natürlich, es ist ein Wunder, dass Kabel BW oder Unity Media so gnädig ist, dass sie dir noch einen Tag Internet gewähren. Nicht so laut sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass es jede Zeit zu Ende sein könnte. Ja, meinst du, man soll es nicht beschreien, ja? Ja, es könnte wirklich jederzeit zu Ende sein. Und ich werde, das kann ich hier schon mal ankündigen, heute noch bei Unity Media anrufen und mal nachforschen, ob denn mein Widerspruch, also ich habe ja von meinem Widerrufrecht heute Gebrauch gemacht, ob das auch eingegangen ist. Habe ich per Fax gemacht übrigens. Ja, per Fax, das ist ein neues Medium, ne? Kommt ja alles zurück. Kommt alles zurück. Fukuhila, das Fax. Die Schlaghosen kommt ja alles wieder zurück. Und der zweite Grund ist, wir haben heute wirklich schon alle brennenden Themen im Prinzip besprochen. Unity Media und meine Fastschlägerei auf der Party von Dennis. Dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich so ein bisschen underwhelmed in diese Podcast-Sendung reingehe. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch deinen Anruf und ich habe noch ein weiteres Erlebnis, welches ich heute... wie findest du das, wenn man dann nochmal so ein weiteres Erlebnis, das macht nämlich auch Angie Merkel, das habe ich bei Anne Will, ich habe ja das komplette Anne Will-Interview mit Angie Merkel geguckt, toll, unfassbar unterhaltsames Produkt und wusstest du, dass Anne Will homosexuell ist? Ja, das ist eigentlich mal sehr breit in der Bild-Zeitung veröffentlicht worden. Da kann man natürlich dann auch fast wissen, warum ich das nicht wusste. Ja, das stimmt natürlich. Wusstest du, dass dieses Jahr, letztes Jahr 2015, zwei Kinder Angela Merkel getauft wurden, also nicht mit Nachnamen Merkel, sondern das ist der Vorname, Angela Merkel Meyer-Landrut zum Beispiel. Bekannte von uns, die haben jetzt auch ein Kind gekriegt und die haben auch einen unfassbar spektakulären Namen. Ich rufe mal kurz Lilly an. Also der Name ist wirklich unfassbar spektakulär. Ich kann dich ja mal fragen, was schätzt du denn, wie viele verschiedene Namen 2015 kann man da sagen, registriert wurden? Also Kinder, die geboren wurden, die sich Namen aussuchen durften. Was schätzt du denn, wie viele? Warte mal. Lilly, wie hieß das Kind von dem Trauzeugen von Fabi? Juniper oder so. Was, Unicorn? Sag nochmal. Applejack. Nee, ich spreche nicht in irgendeiner Scheißsendung. Super. Okay, outsmarted, Lilly, bis später. Haust da rein, in diesem Sinne. Baddest chick on the planet. Baddest chick on fucking planet Earth. Es heißt Juniper. Juniper. Schön. Dein Popschutz verweigert schon wieder den Dienst. Aber ey, es kommt an, Juniper, wundervoller Name. Ich möchte fast gar nicht wissen, wo der herkommt, aber ich kann dir sagen, du sagst mir jetzt, was du denkst, weil sonst ist es gar nicht so witzig. Wie viele verschiedene Namen denn da so im Namensregister letztes Jahr aufgelaufen sind? Sehr ähnlichen Artikel habe ich gestern Morgen bei Welt.de gelesen. Ich habe es heute im Podcast gehört. Ich habe es gestern gelesen. Ich habe es heute im Podcast gehört. Ich habe es gestern gelesen. Ich habe es heute im Podcast gehört. Fuck, ich habe es gestern gelesen. Ich habe es heute im Podcast gehört. Na, ich schätze halt irgendeine Zahl. 117? Nee, 40.000. Verschiedene neue? Naja, nicht neue. Also es gab schon noch einen Paul und einen Dieter, wahrscheinlich nicht so oft, aber die normalen bekannten Namen gab es. Insgesamt wurden 40.000 verschiedene Namen praktisch da... Da wurde damit um sich geschlagen. Also es gab insgesamt 40.000 verschiedene Namen in Deutschland. Genau. Letztes Jahr. Okay. Das hat die, wie hieß die nochmal? Die hatte auch so einen tollen Namen. Gabriele Franco oder Francesca Gabriela, irgendwie sowas. Die hat das erzählt. Ja. Und das Highlight letztes Jahr war der Name Superman. Superman wollte einer sein Kind nennen. Das fand ich irgendwie naheliegend. Also jetzt mal echt, dass da noch nie jemand draufgekommen ist, wundert mich ja fast. Welchen Podcast hast du das gehört? Deutschlandfunk. Irgendwas von Deutschlandfunk habe ich da angehört. Wieso habe ich denn das nicht gehört? Keine Ahnung. Und der andere Name, der hat mein Interesse so ein bisschen geweckt, vielleicht doch noch mal tätig zu werden in Sachen Fortpflanzung. Nummer 1. Das war da bestimmt bei Deutschlandfunk Magazin, oder nicht? Nee. Das war so, entweder war es Interview oder war das, ich glaube, das war beim Interview. Deutschlandfunk Interview oder so. Also Nummer 1 finde ich schon sehr gut als Vornamen. Nummer 1 Palm. Nummer 1 Scrap, finde ich echt, also das so kann man sie Nummer 1, ja. Finde ich schön, ja. Okay. Ja, ich wollte noch sagen, also eigentlich finde ich das gar nicht, dass wir jetzt, wir sind einfach ein bisschen entspannter heute. Das gefällt mir fast schon, dass es nicht so, dass jeder sein Thema so durchpreschen muss und dass man schon auf die Uhr guckt und denkt, oh, jetzt labert er ja schon wieder eine halbe Stunde irgendeinen Scheiß. Es gibt, wie du schon richtig erkannt hast, nicht viel, das in den letzten 4-5 Tagen passiert ist. Aber gleichzeitig ist es doch so viel gewesen, was passiert ist, dass es dann sich lohnt, diese Sendung sich wirklich bis zum Ende anzuhören. Unfassbares wird hier heute noch veröffentlicht. Das ist so ein Werbetrick, den ich gerade anwende. Mhm. Unfassbares wird hier heute noch veröffentlicht. Mhm. Unter anderem, das kann ich jetzt schon sagen, ich hab's geschafft, Chris. Ich habe meine erste Platin-Trophy ergaunert. Wo denn? Na, tatsächlich bei Hitman. Ich dachte eigentlich, ich habe. Pass mal auf, du musst das Level dann so abschließen, wie der Tipp dir das Level zeigt. Und wahrscheinlich bin ich da mal irgendwann doch nochmal anders abgebogen. Das kann ich mir nicht erklären, weil das habe ich, also ich hab's natürlich so hingenommen, sage ich jetzt mal. Aber ist schon ein tolles Gefühl, mal so einen Platin-Scheiß dazu bekommen. Ja, war nicht schön. Toll. Also toll. Das Spiel insgesamt kann ich auch nochmal an der Stelle wirklich empfehlen. Also ich habe mich damit jetzt wirklich 3 Wochen oder so, fast jeden Tag 1 Stunde, 1,5 mit rumgeschlagen und das für 7 €, also das ist schön. Ja, und Michonne habe ich mir geholt. Habe ich noch nicht. Klingt noch nicht so bei mir, aber es ist immer so, bei den Walking Dead Spielen, die ich gespielt habe, da war auch nie die erste Staffel, die mich dann gleich so richtig in den Bann gezogen hat. Das erste Folge. Erste Folge, ja klar, jetzt habe ich gerade überlegen müssen, aber weil das ja in der Folge dann auch nochmal unterteilt ist, da kommt man schnell durcheinander. Ja, aber hat mich noch nicht so richtig abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar ganz cool gemacht. Ich finde das, die Art, wie du jetzt in dem Teil kämpfst, finde ich ein bisschen besser als bei, das hieß einfach nur Walking Dead 2, oder? Das letzte. Season 2, glaube ich, ja. Season 2 oder so, genau. Das fand ich ja ein bisschen lame. Da hast du ja nicht jetzt so oft mit der kleinen. Nee, fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber jetzt so sind schon ein paar geile Geschichten dabei, aber so, wie gesagt, so richtig drauf abgehen tue ich noch nicht, deswegen spiele ich gerade wieder viel FIFA, zu meiner eigenen Überraschung. Ja. Und, ach so, wir haben ja hier, was haben wir gemacht? Wir haben doch irgendwas, Top-Spiel haben wir gemacht. Was, hier Broforce haben wir gespielt. Broforce haben wir, das ist ein tolles Spiel. Wenn sich da ein Nut mal wieder verstellt, dann ist es nicht so schön, aber ansonsten ist es wirklich ein tolles Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist der Pink Elephant in the Room, Chris. Wir müssen dieses Thema aus dem Weg schaffen, weil es ist wirklich einfach, wir kommen immer wieder darauf zu sprechen. Deswegen möchte ich weiß, du hast das alles schon gehört, aber nochmal den geneigten Hörer abholen. WBW? Ja, ich möchte. Nee, warte mal. Ja. Ich hab mal, das ist ja der Anruf ist ja wahrscheinlich der Main Event dieser Sendung. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Um welches Thema geht es, wenn man sagt, ach, war ja bei uns gar nicht. Das hatten wir ja gar nicht. Hattet ihr ja gar nicht. Ist das jetzt lokal bezogen, ja? Also auf Hannover? Nee, welches Thema handelt es sich, wenn man in trauter Runde zusammensitzt und dann der Satz, das hatten wir ja gar nicht. Nee, das war ja bei uns gar nicht. Hatten wir ja gar nicht. Also jetzt stehe ich gerade so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg. Also das ist mir nämlich aufgefallen, das fällt immer, wenn es um dieses Thema geht. Nee, hatten wir ja gar nicht, muss ich sagen. Also sowas, das hatten wir ja gar nicht. Ja. Urlaub. Ach so, nee, ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Wirklich weniger langweiligere Themen, als wenn Menschen von ihrem Scheißurlaub erzählen, du. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und die Krönung, jetzt entspann dich mal bitte. Ich bin so entspannt, dass mir aus Versehen hinten ab und zu was rausflutscht. Also keine Sorge. Und der Killer kommt dir dann bei mir immer, wenn ich denke, langweiliger kann es nicht mehr werden, wenn das iPad rauskommt. Ja. Und dann sitzt man um dieses scheiß iPad und dann werden die Bilder durchgeswiped und dann, ja. Nee, hatten wir ja gar nicht. Es kommt auf die Bilder drauf an und es kommt natürlich auf die Person drauf an, die von ihrem Urlaub erzählt. Ich meine, wenn die halt... Ich hoffe ja auch immer, dass zwischendurch immer so ein paar Nacktfotos von denen dabei sind, ja, also weißt du so? Die Zeiten sind vorbei. Also wenn ich Nacktfotos sehen will, dann gehe ich auf Jetrobait. Dann bewegen die sich sogar. Und nee, von denen selbst, ach, weißt du? Das sind die meisten, sind doch total hässliche Fettschweine. Will ich nicht sehen. Aber ich sage mal so, wenn mir natürlich jetzt hier der 35. Freund von seinem Malle-Urlaub erzählt, gebe ich zu, ist das so ein bisschen trist. Thailand war das Thema. Gut, auch da hat man, glaube ich, mittlerweile alles gehört. Aber was ich jetzt interessant fand, war Tobis Bericht von seinem Jamaica-Urlaub. Fand ich schon interessant, weil die ja da auch mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger, die sind da komplett ohne irgendwelche Hotels hingeflogen, sondern einfach dann da angekommen, sie haben sich ein Auto genommen und haben halt geguckt, wo sie pennen können. Mhm. Und das hat dann nochmal die Komponente, dass halt einfach so ein bisschen Adventure dabei ist. Natürlich alles in der heutigen Zeit sehr überschaubar, da guckst du halt trotzdem auch bei TripAdvisor und findest ein schönes Hotel oder einen schönen Bungalow. Aber ja, das interessiert mich dann schon und da gefallen mir per se dann auch die Bilder, aber ein großes Problem bei Urlaubsbildern ist wirklich, dass da ganz oft ja diese Menschen mit drauf sind, also diese Menschen, die da vor Ort sind, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das interessiert mir wirklich einen Scheiß, wenn sich da einer vor so einen Berg stellt oder so, dann würde mich der Berg schon mehr interessieren als einfach nur diese verbrannten Gesichter, die da wirklich rotstrahlend sich in die Natur stellen und sich da fast schon einmischen in diese Welt. Mhm. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Also, wenn da so Familien sich mit ins Bild drängeln, das ist fürchterlich. Lass das weg. Weil, ja, das gefällt mir. Und meine Schwiegereltern waren halt auch mal auf Thailand, in Thailand, bei Thailand. Und haben sie halt irgendwas erzählt, ja, bei uns war das und das immer nervig und so, und dann immer, ja, hatten wir ja gar nicht. Also war bei uns ja, also, ne? Ach, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ich dachte zuerst, Urlaub hatten wir ja gar nicht. Nee. Okay. Also das höre ich immer halt. Das war bei uns gar nicht so. Nee, hatten wir ja gar nicht. Das habe ich so auch schon mal gehört, das stimmt, ja. Ja. Also wenn dir, das fand ich auch mal sehr interessant, da habe ich so erzählt, ja, da waren wir in Alcudia, glaube ich. Das war der erste Urlaub mit mir. Und da sage ich so, ich weiß gar nicht, mit wem ich da geredet habe. Gibt's auch ein schönes Lied von René Pascal drüber. Alcudia? Ja. Oh, das ist ja auch ein toller Fleckenland. Auf jeden Fall hatten wir so eine Quallenplage. Also da waren halt wirklich immer Quallen im Wasser, noch und nöcher. Ja, hatten wir ja gar nicht. Genau das war's. Hatten wir ja gar nicht. Ich habe gesagt, ja, ist ja klar, du warst ja nicht am selben Tag. Ja, das hatten wir damals nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist nicht so, dass die ja alle einen Anker im Arschloch hängen haben und da dann 500 Jahre vor der Küste treiben. Also es kann schon mal sein, dass dann auch vielleicht die eine oder andere Qualle weiterzieht, wenn du zum Beispiel 5 Wochen später kommst. Ja, aber die sammeln sich ja da auch. Ja. Also gut, das war jetzt eine Konversation, die hat relativ schnell seinen Höhepunkt erreicht, Höhepunkt erreicht, würde, glaube ich, so ein Grammatikfachmann sagen. Das war halt der Cousin von Nelly und dessen Ehefrau. Ach stimmt, und, ich war ja fertig eigentlich. Tatsächlich, ach, warst du noch nicht fertig? Nee, doch, ich war ja mitten in der Geschichte. Fuck out of here. Das ist immer ein sicheres Zeichen, wenn ich gerade so im Satz bin, dass eigentlich die Geschichte erzählt wurde. Das kannst du dir mal so eigentlich, das brauche ich dir ja nicht sagen, das weißt du ja eigentlich. Das wollte ich gerade sagen, ja. Na, möchtest du jetzt von Lillys Bruder erzählen? Genau, die waren das ja, die in Thailand waren. Deine Eltern. Und da gab es tatsächlich dann doch eine Geschichte, die mir ein gewisses Schmunzeln abverlangen konnte. Und zwar hat er dann dort irgendeine Suppe gegessen, aus der man hätte nur die Brühe essen können. Der Rest war halt nicht zum Essen. Da waren irgendwelche Ingwerscheiben, relativ große Ingwerscheiben, Zitronengras und noch irgendwelche Sachen, die du halt nicht mitessen kannst. Weil tatsächlich hat der Andi hat eine relativ großes Stück Zitronengras tatsächlich gegessen und hat sich dann wohl gewundert, warum das so hölzern ist und hat dann auch gar nicht so berauschend geschmeckt. Das fand ich aber sehr, sehr lustig. Zitronengras kennst du? Ja, das ist immer in dieser Suppe drin, die ich so mag. Ja, nicht, dass du das mit Bambus verwechselst. Nee, Bambus kann ich essen. Das sind diese hellen Streifen, genau. Sage ich jetzt mal. So, ich sicherheitshalber telefoniere ich jetzt schon mal los, weil ich davon ausgehe, dass ich über Stunden jetzt erstmal in der Warteschleife hänge. Und davon, denke ich mal, brauchen wir uns ja eigentlich überhaupt nicht. Und bei dann, Unity Media, mal, sind Sie schon, wenn wir mal reinhören. Internet, Telefon und TV. Sie interessieren sich für ein neues Produkt? Naja. Dann wählen Sie bitte die 1. Bei technischen Fragen oder Störungen 2. Und für unseren Kundenservice die 3. Ja, hatten wir ja gar nicht. Kundenservice. Kennen Sie schon unser Kundenwerben-Kundenprogramm? Empfehlen Sie uns und sichern Sie sich jetzt Ihre Prämien von bis zu 230 Euro unter unitymedia.de. Um Sie mit dem richtigen Ansprechpartner zu verbinden, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein. Achso, na dann mache ich das mal. Ich dachte, die muss ich hier noch wörtlich durchgeben, aber das ist natürlich viel einfacher. Klar, die richtigen Hacker, die erkennen jetzt am Geräusch meine Kundennummer. Jetzt bin ich fertig. Vielen Dank. Ja. Jetzt ist Ruhe im Puff. Jetzt kommt die Mucke. Also wenn wir sind schnell. Bitte beachten Sie, dass Gespräche zu Qualitätszwecken mitgehört werden können. Ja, das kann man ja definitiv sagen. Wenn Sie sagen. Damit nicht einverstanden sind, informieren Sie bitte unseren Kundenberater. Okay. Geht's jetzt schon los? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ah nee, komm mal Mucke. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch erzählen, wie sich das jetzt hier alles noch zugespitzt hat. Also letzten Donnerstag war's ja schon relativ spektakulär. Das Ganze, ich muss jetzt so ein bisschen abgehakt sprechen, weil ich natürlich hier aufpassen muss, dass ich mal... Wir sind gleich. Ja, genau. Halt du einfach mal die Fresse und ich erzähl weiter. Also letzte Woche war es ja dann so, dass ich... Was war denn der letzte Stand? Ach so, dass ich da verpflichtet wurde, mehr oder weniger weiterzumachen. Später wurde mir dann noch mitgeteilt, dass ich 30 Euro für einen neuen Telefonanschluss bezahlen muss. Den ich eigentlich jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt zum einen bestellt habe und zum anderen aber auch nicht abbestellt habe. Aber da musste ich 30 Euro zahlen. Was haben sie noch gemacht? Ach genau, das mit dem NAT war auch super. Also da läuft jetzt irgendwie, haben sie dann die Art und Weise, wie sie hier Internet in meinen Router senden, haben sie auch noch umgestellt, sodass ich sag mal, eher eingeschränkt mit dem Chris PlayStation spielen konnte. Kann man schon so sagen, wa? Wir sind schnellstmöglich für Sie da. Chris, der hat sich völlig abgeschossen. Der ist total im Zone dieser Trans-Orgie, die sich da Unity Media gerade erlaubt. Ich sehe ihn schon wirklich knicklich. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie da einer sitzt mit so einem, auf einer Seite nur so einem Kopfhörer und dann die Musik in der Warteschleife einspielt. Ja. Im Büro, im Keller. Und dann steht noch so, mit Anzug. So eine Frau am Mikrofon, die immer diese Einsprecher live macht. Ja, genau. Was haben die denn noch? Da war doch noch irgendwas, wo ich mich so drüber aufgeregt habe. Die 30 Euro waren das. Das mit dem NAT und dem Router. Einen kurzen Moment noch. Ja, ja. Und noch irgendwas, da habe ich doch dann gesagt, jetzt ist die Kacke aber am Dampfen. Ja, reicht eigentlich auch, wa? Ja. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sendung bis jetzt. Ich finde auch, ja, warte mal, ich mal kurz. Ja, wir hören uns einfach noch ein bisschen die Mucke an hier. Du kannst aufhören zu warten. Ja, aufhören zu warten. Ich merke gerade, dass ich doch ein ganzes Füllhorn an tollen Themen habe. Die werden wir gleich anreißen. Mehr ist das. Ach, geht weiter. Ja, das ist... Wir sind schnellstmöglich für Sie da. Mhm. Ja, also wenn die Alte nicht immer die Fresse aufmachen würde, dann hätte ich gar kein Problem mit dieser Warteschleife, aber die lenkt mich wahnsinnig ab mit ihrem Reingehauche ins Mikrofon. Geht dir das auch so? Ach nö, ich weiß es gar nicht. Wem sprichst denn du da nebenbei? Ich spreche mit gar keinem. Ich habe hier nur mit meinem E-Mail-Programm gesprochen. Und bin immer wieder überrascht, dass es nicht antwortet. Also auf jeden Fall bin ich jetzt ja Telekom-Kunde geworden. Oh, jetzt geht's ab. Schönen guten Abend, Birgit Heißer. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Abend. Ich wollte erstmal... Ja, hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich? Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja, können Sie mich nicht hören? Könnten Sie bitte nochmal anrufen? Ich kann Sie nicht verstehen. Liegt jetzt aber auch nicht unbedingt an meinem Netz. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hören Sie mich wenigstens? Ist da jemand? Ja, aber mich müssten Sie doch jetzt mal wirklich wenigstens verstehen. Birgit Heise, schönen guten Abend. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ja, hören Sie mich? Hallo. Hallo. Huhu. Ja. Die Media, Frau. Frau Media. Hallo. Hallo. Komm, das gibt's ja nicht. Hat's aufgeregt, dann kannst du gleich eine Abmahnung. Also jetzt mal, ohne Scheiß. Ich hatte, wie viele Telefonate haben wir mit genau dieser Konstellation bislang geführt? Also jetzt realistisch 45. Mindestens. Ja. Und wie oft hat jemand gesagt, hallo, hören Sie mich, hallo? Das erste Mal jetzt. Das ist doch kein Zufall, oder? Und die Frau von René Weller am Anfang, aber auch nur, weil sie ein bisschen, glaube ich, angeschwipst war. Weil sie den Hörer falsch rumgehalten hat. Das war das Problem. Aber das würde ich mir jetzt hier auch nicht, sag ich mal. Also es könnte auch gut sein, dass das hier gerade da... Mach doch mal einen Testanruf, ruf mal mich an. Wir telefonieren doch gerade. Sie interessieren Mann sich aufs Handy, vielleicht Produkt. Funktioniert da was nicht. Dann wählen Sie okay, dann lege ich hier nochmal auf. Ja, kann doch sein, ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, was man muss alle, man muss alle. Hast du ein, schick mir mal deine Nummer in den Chat. Ach, meine Telefon, Handynummer, da willst du auf dem Festnetz direkt anrufen. Das ist, wie es für dich am besten ist. Kannst du machen, wie du willst. Also das wird, glaube ich, hier, das wird unser Durchbruch, diese Sendung, das merke ich schon. Die ist wirklich jetzt schon ein absolutes Highlight in jedem Podcast. Ach Mensch, mir fällt gerade ein, ich war ja auch bei der Polizei gestern. Ja, das hat mich sowieso gewundert, dass du das bislang verschwiegen hast. Aber jetzt müssen wir natürlich hier erstmal ein Problem nach dem anderen klären. Ja. Sonst kommt ja diverses zu kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ich kann ja mal noch nebenbei, währenddem ich das jetzt hier gerade probiere, sagen, dass ich jetzt Telekom-Kunde bin, sehr begeistert eigentlich war von der ganzen Aktion. Ach, guck. Was ist denn dein Geschenk? Weißt du, das ist eigentlich? Nee, hat er mir noch nicht verraten. Also die Nummer, die du da in Chat gepostet hast, da muss was fehlen. Ja, da fehlt auch was. Ich sehe es jetzt auch. Das konntest du ja nicht wissen. Die 5 geht bei mir nicht. Ah, oh, die Taste? Ja. Wo kommt die denn hin? Dann kann ich sie hinzufügen. Ja. So, jetzt habe ich sie, mit dem Textmark habe ich sie übergeschrieben. Das ist eine gute Idee gewesen. Jetzt kannst du mal machen. Ich krieg ein Geschenk von Telekom, von dem Twitter-Support, weil ich mich mit dem gestern so gut unterhalten habe. Das fand ich äußerst sympathisch. Aber nimm doch die 5000 Payback-Punkte einfach an und schenk sie mir. Na, jetzt ist es schon zu spät. Na, was ist denn jetzt? Klingelt nichts hier bei mir gerade. Dann klingelt nichts bei mir. Jetzt klingelt bei mir. Bei uns? Warte mal. Ey, hallo, da bist du ja. Hallo. Hörst du mich? Hören Sie mich? Ja, hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo? Rufen Sie bitte noch mal an. Hören Sie mich? Also es funktioniert. Es muss an mir liegen. Wie immer, wie seit 4 Jahren funktioniert diese Methode. Das ist wirklich, hören Sie mich, das ist so, die treuen dich da 100%ig am Telefon, hören Absolut, Sie mich, ja. Hallo, das gibt's doch gar nicht, dass Sie mich nicht hören, das ist ja Humbug, was da abgeht, ja. Absolut Humbug. Ja, also auf jeden Fall habe ich ja bei der Telekom angerufen, jetzt sind sie wieder da. Internet, Telefon und TV. Ja. Ich war bei der Polizei, muss ich auch noch erzählen. Produkt. Dann wählen Sie bitte die. Jetzt mache ich mal, ohne dass ich es mir gemerkt habe, drücke ich auf die 3. Kennen Sie schon unser Kunden? Und jetzt gebe ich mein Kundenkennwort ein, bevor die mir was anderes erzählt. Mal gucken, ob ich damit das ganze Ding dedosse. Oh, jetzt habe ich meine Kundennummer vergessen. So. Unsere Kundennummer besteht aus 9 Ziffern. Halt die Fresse. Ihre Eingabe entspricht nicht diesem Format. Also warum stehen denn dann hier 9 Ziffern? Um Sie mit dem richtigen Mitarbeiter verbinden zu können. Halten Sie bitte beim nächsten Anruf Ihre Kundennummer bereit. Also das war ja bei uns gar nicht. Bitte haben Sie Verständnis dafür, falls Sie im folgenden Gespräch von unserem Mitarbeiter weitergeleitet werden. Halt mal die Fresse, ich muss nochmal machen, weil die hier so eine Scheiße labert die ganze Zeit, die Alte. Das verstehe ich sowieso nicht, wer auf so einen Scheißdreck kommt. Mein Gott, sag dem Typen Kundennummer eingeben und was das Anliegen ist und halt die Fresse, echt. Da geht diese hauchige Stimme, die geht mir schon so auf den Sack. Ja. Oh. Guten Abend bei Unity Media. Internet, Telefon und TV. Und Scheiße am Arsch. Interessieren sich für ein neues schlechter Produkt? Service. Ja. Dann wählen Sie bitte die 1. Neue Produkte. Bei technischen Fragen mir. Oder Störungen 2. Da wird immer und belegt für unseren sein. Kundenservice die 3. Ja, nochmal, völlig absurd. Kennen Sie schon unser Kundenwerbenkundenprogramm? Hab ich deswegen angerufen? Gibt's irgendjemand, der sich gedacht hat, ich rufe mal bei euch beim Kundenservice an, damit ich die neue Kundenwerbenkundenaktion kennenlerne? Um Sie mit dem richtigen Ansprechpartner zu verbinden, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ach. Hier mal schiffen. Ja, das, ich glaube, das ist wirklich hier eher eine längere Angelegenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass ich gleich so eine Frau dran habe, die mich mehrfach fragt, ob ich sie verstehe. So. Vielen Dank. Bitte. Ja, solange der Chris austreten. Wir sind schnell. Bitte beachten Sie, dass Gespräche zu Qualitätszwecken mitgehört werden können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, informieren Sie bitte unseren Kundenberater. Hä? Du redest doch schon wieder mit jemandem. Nein, ich habe nur gesagt, ich bin wieder da, weil ich eigentlich schiffen wollte. Hallo? Hören Sie mich? Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Strelo. Was darf ich für Sie tun? Hallo, hören Sie mich? Ja. Ah, super, weil gerade eben hat es nicht geklappt. Nur bevor ich anfange zu reden, wollte ich kurz nochmal nachfragen. Also nur damit, das Gespräch wird ja jetzt gerade aufgezeichnet. Also wir haben ja keine Kontrolle darüber, was aufgezeichnet und was nicht und wann. Ja, und ich so glaube schon. Aber nur damit wir beide damit einverstanden sind. Okay, also es geht darum, ich habe heute Morgen von meinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht und habe Ihnen einen Fax geschickt. Jetzt wollte ich mal nachforschen, inwieweit das bei Ihnen schon eingetrudelt ist und ob Sie mir da schon mal eine Information drüber geben können, ob da... Sagen Sie mal bitte Ihre Kundennummer. Die habe ich gerade eben eingegeben mit der Tastatur. Fangen Sie mal nochmal an, bitte. Ja, natürlich. Ich fange an. 555 Nase! Dankeschön. Okay, so, dann gucken wir mal. Hier ist auch tatsächlich was eingegangen. Widerrufsformular ist hierher gefaxt worden. Ja, das habe ich per Fax geschickt. So. Deswegen müsste es eigentlich auch, müsste gefaxt werden. Ja, haben wir hier eine Akte, ist aber noch nicht bearbeitet. Gut. Ja, kann auch mal ein paar Stunden länger dauern, bis da jemand da dran kommt. Ist völlig in Ordnung. Mir geht es nur darum, dass ich innerhalb der Frist widerrufen habe. Deswegen, das wollte ich nur noch mal erfragen, ob das auch wirklich bei Ihnen eingetrudelt ist. Ja. So, warte mal, ich gucke gerade hier, was hier noch gemacht wird. Hier, 5.3. war die. Was wird hier gemacht? Sekunde. Ach nee, das ist was anderes hier. Okay. Nee, alles gut hier. Also, Sie sind innerhalb der Frist. Sehr gut. Ist ja eingegangen und das Eingangsdatum zählt hier. Ja. Passiert das eigentlich häufiger, dass Leute da von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, weil sie sehr unzufrieden sind? Ab und zu passiert es schon, ja. Ja. Wir kriegen es natürlich immer mit hier, weil uns rufen ja die Leute an. Ja. Ja. Das ist ja auch immer das Doofe, dass ich mit Ihnen sprechen muss, weil Sie sind nur wirklich, also Sie haben ja nur wirklich überhaupt nichts mit meiner Unzufriedenheit zu tun. Andererseits, die Menschen, die damit zu tun haben, kriegt man ja nie an die Strippe. Naja, gut. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist natürlich an Sie appellieren. Wechseln Sie den Job, gehen Sie weg von dem Laden. Das ist wirklich, Sie lachen. Ich verstehe natürlich, Sie müssen Geld verdienen, müssen auch essen, wollen Urlaub fahren. Aber in so einer Firma zu arbeiten, ist eigentlich nicht tragbar. Das ist also wirklich mittlerweile nicht mehr ertragbar, was sich dieser Laden erlaubt. Das ist, habe ich das letzte Mal so im Dritten Reich erlebt. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil ich den Vorgang jetzt wahrscheinlich nicht kenne. Worum es da bei Ihnen tatsächlich geht. Na, mir geht's darum. Aber Fakt ist, wie gesagt, der Widerruf ist hier eingegangen. Ja, wird auch entsprechend bearbeitet. Das ist für mich das Allerwichtigste. Können Sie vielleicht nochmal irgendwie darunter schreiben, dass ich wirklich extremst unzufrieden bin und mir da wirklich auch überlege, dass ich, sag ich mal, mich zum Beispiel vor das Vereinsheim da bei euch stelle und irgendjemand eine lange Nase mache oder so. Das behalte ich mir vor. Okay, ja gut. Das ist ja Ihre freie Entscheidung. Ja, da stelle ich mich nicht mal hin vor dem Vorstand, dann kann es auch mal sein, dass ich jetzt, sage ich mal, eine abfällige Handbewegung mache. Das ist mir nicht zu doof an dieser Stelle, weil anders verstehen die Herren ja auch nichts. Der kleine Mann, der hat ja überhaupt kein Recht mehr. Ja gut, also wie gesagt, ich kenne den Vorgang jetzt nicht, warum diese unzufriedenen Dinge auch jetzt wahrscheinlich zu weit führen, weil ich ja nichts ändern kann, was ich hier so quer gelesen habe. Lügennetz, sage ich da, Lügennetz. Lügennetz, abschalten, abschalten, Lügennetz. Ja, sage ich so. Okay. Ja, okay. Ja. Na gut. Okay, jedenfalls, wie gesagt, Widerruf ist hier und wird entsprechend bearbeitet werden. Ja? Lügennetz. Ich sag's nochmal, Lügennetz, wenn das jemand hört, Lügennetz. Netz. Lügennetz. Okay, ist verstanden worden, Herr Frank. Ja, Lügennetz. Verbrecherbande. Lügennetz. Herr Pein, das geht aber ein bisschen weit mit Verbrecher, also das ist dann. Achso, ja gut, nee, das nehme ich zurück. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Natürlich nicht. Lügennetz. Okay. Möchten Sie das jetzt noch ein paar Mal sagen? Also ich hindere Sie nicht, nee, daran, oder haben wir jetzt alles geklärt. Aber ich versuche einfach nur meinen frustfreien Lauf zu lassen. Ist so, ja. Ich bin so machtlos. Dürfen Sie eigentlich wirklich nicht auflegen? Ich bin das gute Gewissen vom Herrn Palm. Also ich darf nicht auflegen. Also wir müssen dürfen Sie gar nicht, ne? Also könnte er jetzt im Prinzip eine Dreiviertelstunde Lügennetz rufen. Könnte er machen, ja, solange bis mir das persönlich dann zu viel... Aber hat, mal ganz im Ernst, sagen Sie manchmal Bekannten, rufen Sie mich einfach mal an, dann und dann, dass eine Dreiviertelstunde einfach vergeht und Sie im Prinzip gutes Geld verdienen und einfach mal ein Nickerchen machen und eine Beefy Roll dabei essen? Also Herr Palm, nein, sowas geht natürlich gar nicht. Nee, ich bin das gute Gewissen von Herrn Palm. Ja, ist schon Palm, okay, kannst du mich ruhig so nennen. Ja. Ey, also... Ja, das ist ja halt, wissen Sie, ich bin ja seit 2007 Kunde gewesen, ja, bei KBBW damals und dann zu Unity Media und ich war ja sehr zufrieden. Es gibt ja für mich, gab es nie einen Grund zu wechseln. Aber als man mir dann gesagt hat, ich soll 3 Euro im Monat mehr bezahlen, weil das Internet so langsam knapp wird, da habe ich echt mir gedacht, also bei euch hackt's wohl, also nicht bei Ihnen, sondern bei denen, die das entscheiden, hackt's wohl. Und dann habe ich von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht, nicht weil ich kündigen wollte, sondern weil ein Kollege mir von Ihnen gesagt hat, da habe ich auch angerufen, ja, Sie bekommen keinen anderen Vertrag, außer Sie kündigen wegen dieser Preiserhöhung. Allein da fragt man sich doch schon als Kunde, wie kann denn das sein, wenn ich seit 10 Jahren als Kunde bei euch bin, dass man mir sagt, ich muss erstmal kündigen, damit ich einen besseren Vertrag oder günstigeren Vertrag bekomme. Nachdem ich den dann angeboten bekommen habe, wurde mir einen Tag später die Leitung gekündigt, dann habe ich da angerufen bei Ihnen, dann wurde mir gesagt, ja, also jetzt sind Sie kein Kunde mehr, jetzt sind Sie Neukunde, kann ich Ihnen das Angebot, was Sie damals bekommen haben, können Sie jetzt nicht mehr bekommen, haben Sie leider Pech gehabt, aber Internet haben Sie halt auch nicht mehr, April. Dann habe ich gezwungenermaßen, habe ich dann wieder gesagt, komm, schalt das Ding an, damit das hier bei mir funktioniert, kriege ich eine Rechnung über 30 Euro für einen neuen Telefonanschluss, den ich seit 2007 hier benutze. Da frage ich mich wirklich, mir geht es nicht ums Geld. Hier geht es mir einfach darum, wie man Kunden verarscht. Wie gesagt, nicht von Ihrer Seite, sondern das scheint ja eine Unternehmensstrategie zu sein. Ja, muss ich nochmal sagen. Ja, kann ich so nicht mitgehen. Also ich weiß jetzt nicht, wo Sie die Bestellung dann gemacht haben. Also ja, ich hab. Haben Sie hier haben wir bei normal die Bestellhotline angerufen oder ich hab haben einen Brief gekriegt. Gesprochen, weil die telefonieren ja auch. Ich habe am 1. März einen Brief bekommen, dass mir eine Leitung zum 1. März abgeschaltet wird. So, ist ja erstmal, dann kann man fast sagen, ein bisschen kurzfristig, aber okay. Dann habe ich die Telefonnummer angerufen, die unten drunter stand und habe dem Herrn mitgeteilt, dass ich bereits mit einem Kundenberater gesprochen habe und wir haben da irgendwie sowas ausgedüdelt mit 3 Freimonate und danach zahle ich 55 Euro, war ich zufrieden, wollte ich machen, sagt er, geht jetzt nicht mehr, weil Sie sind jetzt Neukunde für uns, weil Sie sind ja jetzt sozusagen ausgetragen, weil Sie zum 1. März wurde die Sonderkündigung durchgewinkt, so möchte ich es mal sagen, gewunken. Und dann steht man natürlich da, dass man ja auf Internet schon so ein bisschen angewiesen ist und der Kollege sagte mir, ja gut, es gibt halt nur diese Möglichkeit hier mit 45 Euro in den ersten 9 Monaten, danach 55 und was anderes kann er jetzt auch nicht machen, entweder das oder gar nichts mehr oder weniger. Er hat es natürlich ein bisschen freundlicher ausgedrückt, ich möchte mich jetzt nur kurz fassen, weil Ihre Zeit ist bestimmt begrenzt. Und ich habe dann dem Ganzen zugestimmt, natürlich mit einem schlechten Bauchgefühl, aber als dann wirklich nach und nach dann noch so Rechnungen eintruden, 30 Euro für einen neuen Telefonanschluss, 10 Euro für ein neues Modem und lauter so Faxen und dass ich nicht mehr online spielen konnte, weil man irgendwie beim NAT was umgestellt hat oder so, selbst wenn das jetzt zu beheben wäre, sind das so viele Steine, die einem da als Kunden in den Weg gelegt werden, dass man sich da einfach dann, sag ich mal, auch abwendet nach 10 Jahren. Und das finde ich einfach traurig, dass da niemand mal auf die Idee kommt, so eine Art Bestandskundenpflege zu machen. Also das ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Telekom habe ich jetzt ein Bayern-Trikot gekriegt. Bin jetzt Telekom-Kunde, habe ich ein Bayern-Trikot gekriegt. Okay, wunderbar. Das ist geil. Okay, ja, Herr Palm, also wie gesagt, ich kann an dem, was das jetzt gewesen ist, ja jetzt nachträglich nichts mehr ändern. Ich will auch nicht weiter kommentieren hier mit den Geschichten. Sie hatten ja gekündigt aufgrund der Preisanpassung. Genau. Und nachdem die Kündigung dann durch war, oder wahrscheinlich, ja. Ja, genau, das war ja auch... Konnten Sie dann nicht mehr so behandelt werden wie per se ist das ja richtig, nur ich wollte gar nicht kündigen. Das hat mir ja der Kundenberater geraten, weil er mir gesagt hat, ich kann jetzt in meinem Vertrag, in meinem bestehenden Vertrag nichts ändern, was mir, sag ich mal, einen günstigeren Vertrag oder mehr Down- und Upstream beschaffen würde, außer ich könnte kündigen, dann würde mich jemand anrufen und würde mir ein neues Angebot machen und dann könnte ich sozusagen auch einen besseren Vertrag bekommen. Und genau das habe ich ja gemacht, nur dass der zuständige Mitarbeiter ruft mich halt einen Tag an, bevor die Leitung abgeschaltet wird und sagt, so, jetzt wollen Sie es oder wollen Sie es nicht? Und in der Regel ist es so, dass ich mir dann schon immer noch eine Nacht Bedenkzeit erbete und am nächsten Tag kriege ich einen Brief und das Internet ist abgestellt. Also das ist natürlich ein zeitlicher Zufall gewesen. Nichtsdestotrotz muss es ja irgendwo vermerkt sein, dass mal ein Kundenberater mit mir irgendwas mal abgesprochen hat. Und wenn ich dann einen Tag später anrufe, klar, dass der Kollege dann nicht mehr vor Ort. Das ist mir schon klar, dass da jetzt nicht nur vier Leute sitzen. Aber nichtsdestotrotz muss das ja einsehbar sein und finde ich jedenfalls, dass man dann das versucht, irgendwie so hinzubekommen, dass alle Seiten einigermaßen zufrieden sind. Ich verstehe, jeder will immer am besten alles und das umsonst. Aber so bin ich nicht. Ich bin bereit, einen hohen Preis zu bezahlen für ein gutes Netz, wirklich. Also da habe ich kein Problem mit. Aber ich bin halt nicht bereit, mich verarschen zu lassen. Und mir kommt das so vor, als ob man da, ob bewusst oder unbewusst, die Leute schon so ein bisschen verarscht, weil halt bei der Telekom genauso ein Typ jetzt wie ich sitzt, der auch unzufrieden ist und wir tauschen letzten Endes nur die Plätze. So funktioniert es ja in dieser Branche. Leider Gottes. So, jetzt habe ich Sie lang genug genervt. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie sind wirklich von allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, so eine Art Ruhepol. Und das finde ich sehr angenehm. Okay. Finde ich sehr angenehm. Okay. Hätte ich vielleicht mal vorher an Sie geraten sollen. Aber gut. Ja, das wäre, vielleicht wäre einiges anders gelaufen. Ja. Gut. Okay, jetzt ist nicht mehr zu ändern. Also Widerruf ist da. Ja. Ja. Okay. Wird dann entsprechend bearbeitet. Es fällt mir aber wirklich auch schwer, Goodbye zu sagen, aber es ist halt jetzt Zeit. Okay. Ich wünsche Ihnen wirklich einen wundervollen Mittwochabend oder was auch immer für ein Tag bei Ihnen gerade ist. Tschüss. Jo, ich wünsche Ihnen auch noch alles Gute, ne? Ja, tschüss. Das ist ja Wahnsinn, Chris. Jetzt ist der Widerruf da, Chris. Ja, ja. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir das ganz kurz mal sacken lassen. Es ist ja auch ein schöner Moment. Ich muss auch noch mal ein Bier holen. Es ist nämlich, so, jedes Ende ist ja auch ein Anfang. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, kam gerade rein. Was denn? Captain America Civil War ist der bis dato längste Marvel-Film mit 147 Minuten. Na Gott sei Dank keine 3 Stunden. Ja. Das muss man an der Stelle sagen. Ich muss kurz einleiten. Jetzt kurz Pinkelpause, Bierholpause. Denn das traurige Thema, das wir jetzt hier beendet haben, ist im Endeffekt direkt ein Neuanfang. Und ein positiver Neuanfang, muss man sagen. Und da habe ich mir eine alte Rede von dem guten alten Willy Brandt rausgesucht, die ich jetzt einspielen werde. Und danach spiele ich ein Lied, das geht 3 Minuten und das drückt so ein bisschen aus, wie man sich fühlt, wenn man in so eine neue Beziehung kommt, so wie ich jetzt in die neue Telekom-Beziehung einsteige. Also genauso müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Ach, irgendwie bin ich glücklich, frisch verliebt, die Luft riecht anders, es ist immer schönes Wetter und ja. Dies ist ein schöner Tag. Nach einem langen Weg, aber wir finden uns erst an einer Zwischenstation. Wir sind noch nicht am Ende des Weges angelangt. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Doch nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich mal der Sache auf den Grund gehen. Und dabei käme ich sicher zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Du sollst doch meine Hände nicht so drücken und mir beim Tanzen nicht so nahe rücken, denn dabei komme ich immer zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Es klingt übertrieben, doch nie ist es bei einem Kuss geblieben. Und ich will nicht lieben, und wenn ich wollte, dann nicht gerade dich. Drum sollst du mir nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich mal der Sache auf den Grund gehen. Und dabei käme ich sicher zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Du läufst mir immer nach, wo ich auch immer bin. Das macht mich schon ganz schwach, denn das hat keinen Sinn. Du starrst mich immer an und das wird mir zur Qual. Und weil mich das nicht freut, drum sage ich dir heute zum allerletzten Mal. Du sollst mir doch nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich meiner Sache auf den Grund gehen. doch nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich mal der Sache auf den Grund gehen. Und dabei käme ich sicher zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Du sollst doch meine Hände nicht so drücken und mir beim Tanzen nicht so nahe rücken, denn dabei komme ich immer zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker. I'm gonna fight your fucking ass. You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me, not these clowns that you already punked at the press conference. Don't no one want to see that. You know you beat them already. That's an easy fight. You want that real shit. So. Was ist denn da los? Was ist denn jetzt passiert? Du hast ja bestimmt wieder irgendein Nicknack ins Ohr gesteckt. Gibt's ja gar nicht. Also ich habe jetzt, man könnte fast denken, ich hätte jetzt das Nippelboard von der Abendschau ja angeworfen. Was ist denn los, mein Freund? Was? Manchmal muss man Dinge einfach auf sich wirken lassen. Das ist so ein Moment, in dem Chris Enigma ganz menschlich wird. Ja, Chris, was gibt es denn so Witziges? Nee, war ja nix. Möchtest du nicht erzählen? Vielleicht hörst du es in der Aufnahme nochmal. Hast du ein geheimnisvolles Geräusch gemacht? Kann das sein? Nein. Dann nicht? Aber könnte es sein? Nee? Martin Stranzl hat seine Karriere beendet. Das war ja ein ergreifender Moment. Das müssen wir hier vielleicht ganz kurz nochmal aufgreifen. Es war, also ich würde fast schon sagen, traurig. Ja, ja. Weißt du, was mir da einfällt? Das nur am Rande. 16 Sekunden, da fällt mir Folgendes dazu ein. Wollmann. Morgenrot, Morgenrot. Leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen. Dann muss ich mein Leben lassen. Morgenrot, Morgenrot. Toll. Ja. Tschüss, Martin, muss man an der Stelle sagen. So, Chris, jetzt will ich natürlich entweder wissen, warum du so unfassbar gelacht hast, oder ich möchte wissen, was da passiert ist mit der Polizei. Also, das ist gar nichts Weltbewegendes. Und zwar ist Lilly Opfer eines Online-Betrügers geworden. Sie hat auf einmal eine Rechnung gehalten von über 300 Euro, die noch offen sind an die Firma Thalia. Kennst du? Nee. Du sagst das so, wie als ob das die Firma Apple wäre. Naja, Thalia ist so ein Bücherladen halt. Ach ja, ich sag dazu immer, sag ich eigentlich auch immer Thalia. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. So, und da stand halt eindringlich drauf, ja, letzte außergerichtliche Mahnung. Und dann ist natürlich so ein zart beseitetes Mädchen immer direkt aufgescheucht. So, und dann müssen wir sagen, ganz ruhig, da ist Schmuh betrieben worden und das ist doch ganz klar. Eine relativ unangenehme Summe, direkt hier letzte außergerichtliche Mahnung etc. Da will man einfach nur Panik verursachen und dass man da überweist, weißt du? Mhm, genau. Ja. Ja, und dann hat sie dann bei Thalia angerufen und ja, stellte sich heraus, dass die einem geraten haben, dass man zur Polizei gehen sollte, Anzeige erstatten sollte und dass sich die Langhagener Polizei mit Thalia dann auseinandersetzt und das wurde auch alles irgendwie an eine Packstation versandt und ja, dass man dann da die Koordinaten austauscht und die Daten austauscht und dann so. Und dann waren wir da bei der Polizei und es war erstmal an dem Schalter, sage ich jetzt mal, relativ unorthodox, als wir dann den Sachverhalt erklärt haben und auch diesen Wisch hingelegt haben, hier, ne, das ist Fakt, so sieht's aus, 300 plus Euro und gab halt nie Mahnungen und haben wir auch nie bestellt, wir haben noch nie was bei Thalia bestellt, so sieht's aus, und dann hat der, ja gut, seht ihr das, hat er gesagt, da muss ich mal meinen Kollegen anrufen, der dafür spezialisiert ist. Es scheint also schon, sag ich mal, eine Abteilung dafür zu geben. Ja, gibt eine Abteilung dafür. Okay. So. Dann wir gewartet, auf den Kollegen gewartet. Und dann, Ricky, man zeichnet immer über. Man, wenn man von irgendwem erzählt, der sie sah so und so aus, dann kann man sich immer nur so vorstellen, dass er ähnlich aussah. Nein, ich schwöre es dir, er sah zu 95% genauso aus, von der Körpersprache her, 1:1 wie 00 Schneider. Ich schwöre es dir. Die Haare, ori-fucking-genal, der Bart, diese steife Körperhaltung, aber, und dann erst ja vorweggegangen, wir mussten dann hoch in die zweite Etage, der hat die Hände, hat er nicht geschwungen beim Gehen, sondern er hat sie starr runterhängen lassen und die Handflächen nach hinten. Ja, wie man es halt so macht. Das sah so geil aus, das glaubst du nicht. So, und dann sind wir in sein Büro und haben halt die Anzeige aufgegeben. Die Aussage, ne? Ja, ja. Und das Büro. Also erstmal hat er, das war natürlich völlig, völlig. Ganz kurz, saß da auch so ein alter Mann, der ständig geraucht hat drinne? Einfach. Der war das, der geraucht hat. Er war der alte Mann, der geraucht hat. Weil da gibt's doch bei 00 Schneider dieser Typ, der ja, genau, dieser Grauhaarige in dem Trenchcoat. Genau. Und der saß gegenüber, aber nicht mit grauen Haaren, aber auch dick und hat auch geraucht. So, wir dann in seinem Büro und dann habe ich gesagt, hier, soll ich Tür mach ich zu, ne? Ah, das sind 21, 22, 23. Ich stand dann halt an der Tür und hab. Und dann hat er reagiert, dann kam es an in seinem Gehirn. Nee, ich mach das. Dann hat er die Tür zugemacht und ist dann zu seinem Stuhl geschlurft, so hat sich da hingesetzt und wir uns ihm gegenüber. Und dann ging das Schauspiel los. Dann habe ich natürlich ihm gelauscht. Er hat uns keines Blickes gewürdigt. Nicht einmal hat er uns angeguckt. Er hat immer nach unten geguckt. Wundert dich, ihr seid ja Opfer. Ihr seid ja eindeutig Opfer, hast du ja gerade vorhin selber gesagt. Opfer eines Trickbetrugs oder eines Internetbetrugs. Natürlich würdigt er euch keines Blickes. Würde ich auch nicht machen. Natürlich, er hatte Mitleid. Nee, so. Nicht Mitleid, ihr seid einfach Opfer. Opfer und dann kam aber auch noch hinzu, dass der Herr Rögler hieß er, glaube ich, Herr Rödler oder Rögler. Ich glaube, da seid ihr besonders stolz drauf, dass sein Name öffentlich gemacht wird. Ja. Es kam dann auch noch hinzu, dass der Mann, der körperlich schon nicht im allerbesten Stadium war, auch noch leicht erkältet war. Dann hat er sich als erstes, bevor es losgeht, hat er gesagt, Momentchen bitte. Hat er sich hier so eine Taschentuchpackung hat er sich aufgerissen, aber alles ganz so, als wenn das mit letzter Kraft so noch ginge, diesen Klebestreifen abzuruppen. Und dann hat er sich das Taschentuch rausgeholt, hat er aufgeklappt. So, und dann hat er sich nicht die Nase geputzt, so einmal so richtig so pff, alles raus. Nee, dann hat er das mit einer Hand, hat er das in die flache Hand gelegt, das Taschentuch, in die flache Hand ausgebreitet. Und dann hat er immer mit der. Also das hat halt so übergeklappt, das Taschentuch über dem Zeigefinger und ist sich dann immer so über die Nase gefahren. So mit der flachen Hand im Prinzip, mit dem ausgebreiteten Taschentuch. Ich hab mir gedacht, das ist ja unreal, was hier gerade passiert. Der ist ja so geiler Typ und das sah richtig ekelhaft aus. Und dann hat er das zusammengeknüllt und hat das so einfach fallen lassen. So nicht irgendwo weggetan, sondern einfach vor sich hin. Sag nochmal kurz lassen. Den Namen von dem Mann. Jetzt, ich will wirklich, ich hätte es nämlich toll gefunden, wenn der dann auf seinem Klingelschild davon er wirklich 00 und dann seinen Namen dahin hingeklebt hätte. Hätte ich gut gemacht. Pass mal auf. Pass mal auf. Hast du heimlich mitgeschnitten? Hm? Hast du heimlich mitgeschnitten? Oh, da habe ich echt dran gedacht, ne? Ich hab ja gerade die Barszene von 00 Schneider. Vielleicht kann die dem Hörer so ein bisschen vermitteln, wer 00 Schneider ist. Warte mal kurz. Mach ruhig. Das ist ein Telefon. Das höre ich sofort. Habe ich rausgefunden. Ach, das ist gar kein geheimnisvolles Geräusch. Das ist ja eine sehr telefonlastige Sendung heute. Ja, jetzt höre ich es ganz deutlich. Das ist ein Telefon. Ja. Ach, scheiße, jetzt geht er nicht ran. Das ist ein Telefon. Geht er nicht ran. Ist das 00 Schneider selber? Nee, ist ein Kumpel, der arbeitet da an dem Bums. Ach, guck mal einer an. Naja. Ich spiele nur trotzdem ganz kurz mal 00 Schneider ein, weil man muss sich, glaube ich, diese Stimme nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, Schneider. So, ja, mal rein hier. Prost. Danke. Bin ich kaputt. Der Arbeit bleibt mir ja nicht aus. Ne. Und sonst aber auch gar kein Problem, ne? Nö. Zu Hause? Auch nicht. Ach. Geht gut aus. Die Arbeit geht ja vor. Ne, ich hab nichts gesagt. Nein. Ach so. Wieso, ach so? Wie spät? Ist, glaube ich, gerade durch. Wie viel? Wie viel? Halb acht durch. Halb acht. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschchen. Prost, Herr Kommissar. Prost. Leutnant. Lieutenant, Entschuldigung. Da kann sich ja mal verdun, ne? Wundervoll. Mit der tollen Szene. Wie spät? Glaube gerade durch. Wie viel? Viel. Ja, natürlich. Leutnant Lieutenant Kirschken. Ach, den Film muss man sich unbedingt wieder angucken. Ja, ich habe neulich erst wieder im Wendekreis der Eidechse geguckt. Ah, oh, schön. Es gibt eigentlich keinen schlechten Helge-Schneider-Film. Ich fand auch Jazz Club großartig mit dem alten Mann. Jazz Club. Mit dem Penner. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee. Ist das ein neuerer? Ist das ein neuerer? Nee, auf gar keinen Fall. Den habe ich noch nie gesehen. Mhm. Also, wo er Zeitung austrägt und so und wo er dann im strömenden Regen losfährt mit dem Fahrrad, hinten hat er die Zeitung drauf, strömender Regen und er hat im Prinzip nur noch ein Klumpen Holz, hab ich nicht gesehen. Verschmolzenes Papierholz und auf seinem Fahrrad. So, und dann hält er da halt und dann stopft er immer so, er reißt halt immer so einen Ruppen ab und stopft die so in die Briefkästen rein. So. schöne Szene. Und auf jeden Fall gibt's da einen in dem Film, das ist so ein alter Penner. Mit so einem Rauschebart und der läuft aber immer, also der hat nur so Schlappen an und so ein richtiger Penner halt, so ganz abgebrackt. Und der hat immer einen Basketball dabei. Und der lässt immer den Ball so auftitschen, so titsch, und geht dann da durchs Bild. Und dann irgendwann bleibt er stehen, sagt er zu Helge, weiß ja, Sport ist mein Leben. Und dann geht er weiter, titsch, titsch. Das ist einfach großartig. Also ich sehe, der wird auch nirgendwo gestreamt, logischerweise. Habe ich definitiv nicht gesehen und ich zähle den zu den neueren Filmen, weil ich sehe gerade, der ist von 2004. Also ich verbinde halt diese großartigen 00-Schneider-Filme voll mit den 90ern. Deswegen zähle ich den jetzt hier zu den neueren Filmen, auch wenn 2004 fast nicht mehr neu ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ricky? Ja. Was ist denn jetzt wieder los? Du musst mich gleich immer unbedingt darauf ansprechen, wie schön das Büro von ihm aussah. Hier ist die Szene mit der Zeitung. Hier ist die Szene mit der Zeitung. Du erzählst mal weiter, wie dein Treffen mit dem Hauptkommissar ablief. Soll ich das jetzt einfach hier angucken, während du erzählst, oder was? Weiß ich auch nicht. Lass uns das lieber zusammen angucken, später. Okay. Was ist denn jetzt rausgekommen? Also, ja, nichts, dass das halt oft passiert und ja, dass es gut war, dass wir Strafanzeige erstattet haben und so. Und da, aber... Ach, ihr so, müsst nichts jetzt irgendwie bezahlen erstmal. Nein, so, nein, nein. Logisch. Nein. Naja gut, was will man mehr? Eigentlich könnte man sagen, was natürlich als erstes ins Auge gestochen ist, es gab viele Highlights in seinem Büro. Das erste Highlight war natürlich dieser bestialische Geruch in seinem Büro. Da frage ich mich wirklich, also es war nicht nur Rauchgeruch, es war auch so muffig und lange nicht gelüftet und so. Also ganz unangenehm. Dann 2 5 Kilo Bottiche Haribo, einmal Colorado, einmal diesen Zirkusspaß hat er da stehen, halb leer beide. Ja, das ist ein Feinschmecker, der ab und zu mal durchmischt. Nächste Highlight, ich habe viele Highlights noch in meinem Kopf, war seine Maus. Mhm. Und zwar, weißt du ja, Maus hast ja immer drei Finger, also der Daumen halt an der Seite und dann Zeige- und Mittelfinger, die halt immer in Aktion sind, ne? Mhm. Und es war ein Original am Daumensektor, Zeigefinger und Mittelfingersektor pechschwarze Stellen auf seiner Maus. Ja. Pechschwarz. Ich weiß nicht, ob das schon abgerieben war oder ob er vom Rauchen irgendwie, dass da so schon so eine Teerschicht drauf war auf der Maus. Ich glaube ja, dass da mal ein Verbrecher Solitär gespielt hat, der vorher Fingerabdrücke abgeben musste. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich wirklich sein. Kombiniere ich sofort. Oh, Herr Kommissar Schneider. Lieutenant, bitte. Lieutenant Schneider. Der Präsident. Wie hieß er noch bei Wendekreis der Eidechse? Der Böse. Im französischen Namen. Jean-Marie Pillemann? Das oder weiß so? Ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Dann das nächste Highlight waren im Hintergrund bei ihm Bücher. Ins Auge stachen 2 dicke Wälzer Word 2000. Ja, klar. Word und Excel 2000. Du lachst, aber wenn du da auf so einem Amt dann noch mit so einem Scheiß arbeiten musst, bist du wahrscheinlich froh, wenn du diese dicken Wälzer hast. Weil ich würde mich nicht wundern, wenn die da immer noch mit Windows 95 romantieren. Absolut, das kann natürlich sein. Man sagt dann, das immer so abwegig, aber ja, das ist genau, das ist möglich. Ja, deswegen wollte ich ja gerade einen anrufen, der da arbeitet. Ach so. Ja, wahrscheinlich geht sein Telefon nicht. Ist wahrscheinlich nicht kompatibel mit deinem normalen Handynetz. Ist wahrscheinlich noch so ein Analogtelefon mit Wählscheibe. Kann natürlich sein. Es weigert sich, solche Telefonate anzunehmen. Optische Highlight wirklich in seinem Büro waren drei Bilder, auf denen so Mitte, Ende der 90er Jahre Pornos. So wie nennt sich denn? Kennst du noch diese Pullis mit den Huskies drauf? Wie heißt denn dieses Design? Dieses Polarlichtermäßige? Scheiße, nennt sie das. Genau, da hatte er drei, eine Frau, die lasziv da lag. Nee. Einen Hund. Ja. Ha, das gibt's doch nicht. Eine Frau, aber auch mit diesem Husky-Pullover, Polarlicht-Design. Alter, ich sagte, das ist eine Prüfzelle. Da schicken die dich rein, um zu gucken, ob du noch ganz dicht bist. Du hättest da irgendwas machen. Das ist bestimmt so ein Trick, so wie bei Sopranos, das Bild, was bei der Psychologin draußen ist. Was bei Melfi hängt, ja, genau. Das ist so ein Ding. Mhm. Oh, Alter, die holen dich ab heute noch, da bin ich mir sicher. Aber es gab so viele Highlights in diesem Büro. Ich will, wenn ich ein Bulle wäre, damit meine ich nicht Polizist, sondern den Stier ohne Eier, wenn ich so ein Viech wäre, da würde ich mir aber ganz sicher hinten an meine Schrankwand würde ich mir so ein richtig schönes Tittenbild von irgendeinem 80er-Jahre-Pornostar hängen. Ja. Samantha Fox würde ich mir da hinhängen. So. Und dann würde ich mir aber unten an ihre Muschi, da hat sie aber dann natürlich so ein Bikini-Oberteil an, das in Wasser getränkt oder in Öl getränkt wurde. Und dann würde ich mir so mit Edding so ein Pimmel hinmalen. So, ja. So würde ich mich erstmal so hinsetzen und dann würde ich mich so zurücklehnen in meinen Bürostuhl, der aber so eine Wippelfunktion hat. Und dann würde ich erstmal vor dir so wippeln. Wir können das ja mal nachspielen. Genau, wir spielen das jetzt mal nach. Du kommst jetzt mal zu mir rein. Nee, ich bitte dich jetzt in mein Büro. Du musst mich aber bitte immer mit Herr Wachtmeister ansprechen. Lieutenant Palm? Nee, nur Herr Wachtmeister. Ja. So. Setzen Sie sich mal bitte dahin. Ja. So. Also du musst dir jetzt das Szenario vorstellen. Ich bin jetzt auch gleich der Erzähler. Zugleich bin ich noch der Erzähler. Du sitzt jetzt praktisch in meinem Büro. Vor dir siehst du mich. Ich habe einen Schnauzbart ich habe den Bart vom Stange. Ich habe den Bart vom Stange und dann so einen alten Polizeihut auf. Den habe ich aber nicht korrekt aufgezogen, sondern so ein bisschen nach vorne so in die Augen gezogen. Und ich gucke aber auch immer so ein bisschen da so unten drunter vor. So. Aber einen Polizeihut hat er ja auch, aber der lag auf den Word- und Excel-Büchern. Nee, ich hab dich aber ohne Polizeihut reingeholt in mein Büro und habe dann aufgesetzt. So. Ja. Und jetzt steht da mein Rechner, das ist so ein ganz alter Röhrenmonitor. Der die ganze Zeit bläst wie nichts Gutes. Da ist also der Lüfter voll am Rödeln und unten ist halt noch so ein Desktop-Rechner. So. Und wenn du rausguckst, also rechts von dir sind die Fenster und die sind mit so Jalousien zugezogen, aber ja, wir sind so, ein paar Teile sind schon so kaputt, dass man trotzdem noch so ein bisschen rausgucken kann. Mhm. Und da spielen halt die ganze Zeit so Rotzlöffel, so Kinder, wo in der Fresse mit Dreck verschmiert sind. So. Und hinter mir ist, wie gesagt, Samantha Fox, obenrum ohne, untenrum mit dem Bikini. Pimmel gemalt. Ja, und Pimmel hingemalt, Bikini-Oberteil. Und dann sind noch so alte, keine Macht den Drogen-Plakaten, hängen da auch noch so. Plakate hängen da auch noch so rum. Und auch so ein Sticker hast du hinten auf deinem Röhrenmonitor mit Atomkraft, mit dieser Sonne. Nee, ich würde es besser finden, einfach nur Polizeigewerkschaft und dann aber durchgestrichen. Nee, aber schon Polizeigewerkschaft, dass du drin bist. Na gut, also Polizeigewerkschaft-Aufkleber. Und dann vielleicht noch ein Plakat, habe ich mir überlegt. Keine Macht den Nazis, aber ein Hakenkreuz daneben gemalt, so auch mit Edding, so als Witz. Und dann, ja, das fällt mir auch noch ein. Und dann muss da noch so ein Kalender hängen, mit so einem Polizeikalender, wo halt, was weiß ich, so verschiedene Polizisten zu sehen sind. Und heute ist ja März und deswegen ist da so ein Polizist, aber den hat jemand ein Hitlerbärtchen rangemalt und hat, ich bin jetzt halt Wachtmeister Palm, hat einer ein Pfeiling gemacht, Palm. So sitze ich jetzt da vor dir, jetzt geht's los. Ja, jetzt muss ich mir mal kurz einen Akzent was überlegen. Was ist der Sachverhalt? Warum bin ich denn bei dir? Ja, du, selber Fall. Absolut selber Fall. Ich höre den ja jetzt fast zum ersten Mal, deswegen bin ich natürlich dementsprechend verblüpft. Ich überlege nur gerade, in welche Rolle ich schlüpfen soll. Soll ich ein ostdeutscher Polizist sein oder ein schwäbischer? Nee, ein schwäbischer. Also, da muss ich mal schön einstimmen. Gut, jetzt Herr Skripp. Was geil. Ja, ich habe Post erhalten und war ganz überrascht. Es handelte sich direkt um eine Mahnung, um die letzte außergerichtliche Mahnung. Haben Sie es dabei? Ich hab's dabei, ja. Sie müssen mal rüber, aber. Können Sie vielleicht, würde es Ihnen was ausmachen, Moment mal bitte, würde es Ihnen was ausmachen, eventuell Hochdeutsch zu sprechen, ja. Denn ich komme gebürtig aus Niedersachsen, aus Hannover, dort, wo das reinste Deutsch gesprochen wird. Und es würde dieser ganzen Konversation nur zuträglich sein, wenn wir beide dieselbe Sprache sprechen würden. Aber ich reich's mal rüber. Geben Sie mir mal den Wisch her, dann gucke ich mir den an. Können Sie hoch? Nee. Jetzt, geht nicht? Sie müssen mir überhaupt nicht verstanden. Wichtig ist, dass ich verstehe, was Sie will von mir. Und ich schwätze immer so. So, also, da sind jetzt aber, das sehe ich sofort. Da sind Sie aber ganz schön im Arschloch auf Grund gegangen, ha? Jetzt, wann haben Sie denn den Brief gekriegt? Ich habe den gestern gekriegt und habe den Briefkasten gegen 16.30 Uhr aufgemacht. Hätten Sie auch gleich kommen können, gell? Wenn Sie wieder rumzockt, ha? Sehe ich doch schon so aus wie so ein Gamer. Sie brauchen es egal. Komm, erzählen Sie nichts. Ja. Gut, das sehe ich ja, dass das hier ist ja gar nicht Ihr Name. Da steht ja ein anderer drauf. Oder haben Sie noch einen Frauenname? Sagen Sie mal. Ich habe eine zweite Identität hier im Schwabenland. Ja, Da trete ich auf als Transvestit. Wie wissen Sie, wir haben hier einen Comedian, der heißt Christoph Sonntag. Der ist lustig. Den würde ich vorziehen für so Witze. Können Sie einfach auf meine Frage antworten? Wer ist denn das Mädel, das da drauf steht? Das ist meine Freundin. Ach so, die kann nicht schwätzen. Die will nicht vorbeikommen. Die muss putzen zu Hause. Gut, das finde ich gut. Das ist löblich. Gut, also wie ich das sehe, Herr Skrepp ist hier definitiv Schindluder getrieben worden, aber ich muss Ihnen leider zu Last legen, dass Sie nicht sofort kommen sind. Bei der Summe hätte ich mir aber einen Arsch aufreißen, das kann ich dir sagen. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt ist Folgendes. Können Sie wieder mitnehmen, den Scheißdreck da, den brauche ich überhaupt nicht. Sie zahlen da mal gar nichts. So, Sie zahlen da mal gar nichts. Sind Sie mal da schon mit der Bude da telefoniert? Was haben die Ihnen gesagt? Ja, die haben von so welchen Fällen schon öfters gehört, aber die haben mir auch direkt geraten, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ja. Mit mir persönlich oder was? Mit mir jetzt persönlich oder wie? Nee, mit ihrer Zunft. Ja, was will jetzt denn da bei mir? Warum kommen jetzt denn ausgerechnet zu mir? Achso, klar, weil ich jetzt verstanden habe. Der Kollege hat mir gesagt, dass Sie da ein Spezialist auf diesem Gebiet sind. Absolut. Und ich habe auch auf der Straße gehört, dass Sie deutschlandweit der Beste sind. Absolut, ich habe WikiLeaks aufklärt. WikiLeaks hat die damals aufklärt, mit aufgebaut und dann wieder angerissen. Und einer meiner größten Erfolge war ja immer noch, also das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, ich habe ja mal 2-3 E-Mails verfasst und auch abgesendet. Also von daher bin ich ja schon der IT-Experte, das gibt's auch. Also Lötkolbe Uli nennt man mich. Gab's auch ein Lied beim Böhmermann. Sei es drum, also ich mache das jetzt folgendermaßen, so mache ich es halt immer, dass ich halt erst schon mal guck und sie gehen halt einfach heim und zahlen erst schon mal gar nichts. Wenn da jetzt noch ein Brief kommt, mache ich Folgendes. Ja. Das kann ich Ihnen schon mal verraten, ist ein super Trick, machen Sie gar nichts, denn da kommt nichts. Und wenn doch was kommt, dann haben Sie halt Pech gehabt. Aber dann kommen Sie nochmal bei mir vorbei. Also brauche ich jetzt mir keine Sorgen machen. Doch, aber ich kann es halt nicht ändern. Ja, Sie nicht, aber wie mache ich denn das jetzt? Also kann ich jetzt einfach, harre ich jetzt der Dinge oder, also ist mir schon ein bisschen unwohl. Ich meine, das sind 350 Euro. Du musst dir halt immer auch selber fragen, warum du? Meinst du, das ist ein Zufall? In diesem Fall glaube ich schon, dass es ein Zufall ist, ja. Das denkst du. Ich bin aber ein rechenschaftsschaffender Bürger. Ja, das denkst du. Aber du, ich könnte dir auch eins sagen. Die suchen sich die Leute richtig raus. Herr Lieutenant Palm, warum duzen wir uns denn jetzt auf einmal? Also pass mal auf, solange ich du sag, sagst du nicht du. Habe ich ja auch nicht. Ist das klar, du? Oder was? Ich habe aber auch nicht geduzt. Ja, da fangen wir auch gar nicht erst an. Hast du mich verstanden? Ja, aber Sie müssen ja schon im Grunde genommen ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Sage ich Herr Skrepp oder sage ich nicht Herr Skrepp? Aber auch mal du. Aber ich habe nie du gesagt. Jetzt bleib da halt mal ruhig, oder? Jetzt pass auf. Du musst dich halt immer hinterfragen, warum genau ich? Warum bekomme ich so Post? Warum nicht der Nachbar? Warum nicht meine Mutter? Warum nicht? Ich kann da vielleicht schon was denken, ja. So. Weil ich möglicherweise, ich weiß nicht, ob Sie interessiert meinen Gedanke, weil Sie haben mich ja gefragt. Ja, dann erzähl mal, was da dein Gedanke ist. Ich kann mir gut vorstellen, weil mein Nachbar ist ein relativ alter Mensch und ich einfach mehr digitale Fußspuren im Internet hinterlasse und mehr im Internet mich aufhalte und auch kaufe. Und deswegen kann es, glaube ich, schon gut sein, dass ich da eher ins Raster falle als mein Nachbar, der schon Ü80 ist. Euch Gamer kenne ich alle. Ihr sitzt den ganzen Tag vor eurer Playstation und spielet da wie die Weltmeister und dann geht ihr rüber an den Computer zum Wichser. Und dann geht ihr wieder rum zur Playstation. Jetzt fragst du die, wie der auf dich kommt. Ja. Ha. Ha. Aber ich zahle doch gar nicht für die Pornos. Ha. Ha. Ja. Ha. Ha. Ha. Ha. Meinst du, der sieht da nix oder was? Hat der sieht dich? Pornos jetzt oder im PlayStation? Hat du gehst da drauf? Dann guckst du die Alter an. Ich kenn das selber. Ja. Guckst die Alter an. Ja. Die macht sich genackt. Und dann kommt da Truller nach Hause und dann kommst du nicht so schnell, wie es geht, auf den Pauseknopf. Und rutscht aus Versehen da auf so Werbung drauf und zack, hast du einen Indianer. Zack, hast du ihn dir runtergeladen und dann geht's rund. Und dann kommen Indianer? Die ganzen Spams rein. Meinen Sie einen Trojaner eventuell? Jetzt werde mal nicht rassistisch. Ich weiß das selber, ich hab lang genug, war immer dabei. Immer, überall. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Schwachsinn. Nimmst deine Lumpe, gehst raus. Da sag ich Ade, schmeiß noch. Was soll ich nehmen, mein was? Dein Lumpe. Da sag ich Ade, schmeiß noch 2,50 in den Kaffeekasten rein und guckst das Landgewinsch. So, wenn noch mal etwas kommt. Das ist ein bisschen so, nehme ich das jetzt wahr, das Gespräch, als wenn ich hier der Täter bin. Ja, du kannst ja Beschwere gegangen. Du kannst ja bei der Opferstelle, kannst zum Grauen Ring oder zum Heiße Otto oder weiß der Kuckuck. Ja. Und dann kannst du dir da Beschwere, wie es hier abgeht bei der Bulle. Wie eine andere Sache zum Tue. Das letzte hatte ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist mir scheißegal. Na, guckst du dir das auch im Fernsehen. Kommt Elweg immer so Polizeisendungen. Kannst du Polizeizeichen XY oder Notruf Hafenkante. Polizeizeichen XY. Kommt Elweg immer da mit dem Asoziale da, was jetzt wieder heißt. Rudi Zerne heißt der. Wussten Sie eigentlich, dass Rudi Zerne, der das Aktenzeichen XY moderiert, mal Profischwimmer war und auch bei Olympia mitgemacht hat? Ist ja nicht bei Leverkusen im Sportvorstand. Hat einen Witzel gemacht. Ist schon klar. Komm, du, mir interessiert das gar nicht, was du mir erzählst. Ist schon alles klar, ist alles abgeregelt. Du gehst jetzt, ich hab dir gesagt, was du machen sollst. Ich schreib mir das hier auf. Da hat auch einer einen Brief gekriegt, das muss lange. Leg mir das da rein, guck mal hier in den runden Kasten unten auf dem Boden. Der wird jeden Abend geklärt, dann ist die Sache erledigt. So einfach geht das nämlich bei uns. Und für die Zukunft gebe ich dir einen guten Tipp. X-Hamster. Da gibt's nicht so viele so Banner zum Klicken. So, also, tschüss. Das ist ja unfassbar, was wir für Rollenspielkünstler sind. Ich glaube, wir machen nur noch so Podcasts über Stunden. Machen wir nur noch. Da könnten wir mal eine 24-Stunden-Sendung machen als Rollenspiel. Das könnten wir machen mit Manu Thiele Official. Super. Aber jetzt pass mal auf, wir waren heute ja ein Grundstück gucken, ne? Und zwar wird das Grundstück neben da, wo wir wohnen jetzt, ab Ende des Jahres. Ja. Wird verkauft. Mhm. Und da hast du gedacht, also wenn der Ricky schon vorbeikommt, dann möchte ich auch ein Präsent für den parat haben. Und da steht auch, also das ist so ein Landstreifen mit so einem Partyhäuschen, mit einer Sauna. Die Sauna musst du komplett abreißen. Wirklich, das ist das schäbigste Scheißding aller Zeiten. So ein Partyhäuschen, da ist alles dabei. Das klingt wie so ein Swingerclub. Sauna, Partyhäuschen. Ja, aber den haben wir im Prinzip, also das kriegen wir hin. Und da ist auch noch ein Mehrfamilienhaus drauf, was auch verkauft wird. So, völlig uninteressant im Prinzip für mich und Lilly, absolut. Aber ihre Eltern, die finden das sehr interessant, weil rechts neben dem Haus, in das wir ziehen, auch gerade gebaut wird oder gerade gebaut wird und die sehr, sehr dicht an uns rangerückt sind. Was vor allem meine Schwiegermutter extrem scheiße findet. Und jetzt hat sie Schiss, dass es auf der linken Seite auch passiert. Aber warum? Die wohnt ja da nicht, oder? Also nein. Es ist einfach nur so, um ihre Tochter macht sich dann da Sorgen, oder was? Nein, die macht sich da keine Sorgen. Sie findet es wirklich scheiße, weil dieses Wellness-Ding, was da ja jetzt gerade gebaut wird, da werden sie natürlich auch des Öfteren sein. Und dann werden wir da auch oft Grillabende machen und so. Und die sind halt echt direkt nebenan, die Terrasse von denen. Das ist halt ziemlich scheiße. Und jetzt hat sie keinen Bock, dass das links auch passiert. Und hat halt Wind davon bekommen, dass das Grundstück verkauft wird, plus dem daran stehenden Mehrfamilienhaus. Und jetzt haben die sich, meine Schwiegereltern, Mariana und Arthur, haben sich mit den Verkäufern mal auseinandergesetzt, haben ein bisschen geschnackt und haben dann direkt gemerkt, dass die ja nicht so viele Interessenten haben. Liegt ganz einfach daran, das sind etwas über 2000 Quadratmeter, die da verkauft werden, für 175 Euro den Quadratmeter. Und die wollen ohne Scheiße, also ohne Gutachter, das haben sie jetzt sich selbst erstmal ausgedacht, für dieses Grundstück, für dieses Partyhäuschen, was da drauf ist und für dieses Mehrfamilienhaus, was glaube ich, 4 oder 3 Wohnungen beinhaltet, 600.000 Euro Das ist selbst für die Lage, wir sind ja zentral dann in Langenhagen, völlig geistesgestört. Was völlig kostet der Quadratmeter da? 175 Euro. Ist das jetzt offiziell, also so im Netz zu finden, oder ist das jetzt die Vorstellung? Okay, 175. Okay. Plus dieses Haus dann und alles, was da so ist, wollen die für 600.000 Euro verkaufen. Mhm. Haben wir jetzt noch gar keinen gefunden, sagst du? Nee, jetzt haben wir uns das heute angeguckt. Und dann, es war auch ein Key-Moment, muss ich sagen, in der Beziehung zwischen mir und Mariana, denn wir haben uns richtig gut verstanden. Schön. Und wir haben, das fand ich auch toll, und wir haben richtig Kontra gegeben den beiden. Also jetzt nicht unverschämt, sondern wir haben argumentativ den viel Wind aus den Segeln genommen, diesem Ehepaar. Und wir haben da so richtig schön Hand in Hand, haben wir den so richtig schön Tag-Team-mäßig, so haben wir den richtig schön alle Argumente platt gemacht und so. Das fand ich echt super. Lilly und ihr Vater, so, die haben sich auch gedacht, gut, die beiden, die machen das schon. So, ihr Vater sowieso mega ruhiger. Und Lilly, weißt ja, wenn sie mal was sagt, dann sagst du in eurem Scheiß-Podcast, sage ich eh nix. Und so, dann haben wir halt, also dieses Mehrfamilienhaus ist wirklich, also am Arsch. Wenn du das wirklich 50-50 splitten willst, 300.000 das eine Grundstück und 300.000 dieses Mehrfamilienhaus, dann fick dich. Mal ganz im Ernst, das ist so lächerlich. Es ist allerhöchstens 120, 130 gefühlt, geschätzt von einem Laien, von mir und Mariana, wert. So, am Arsch. So, dann haben wir da so ein bisschen geschnackt und so. Und dann haben wir auch mal gefragt, ja, jetzt mal am Ende, da hat sie hat auch fast geheult und so, und dass das sehr an ihrem Herzen liegt, so das ganze Grundstück, dieses Partyhaus und was da für viele Erinnerungen dran hängen, wie lange sie in diesem Mehrfamilienhaus gewohnt haben und so. Und dann hat sie auch gesagt, naja, also hier bei diesem Objekt oder bei diesem Grundstück muss es direkt Klick machen. Man muss es einfach wollen. Man muss es einfach wollen. Und so nach dem Motto, so zahlt, man muss einfach jeden Preis zahlen für dieses großartige Grundstück, ne, was totaler Bullshit ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, so schön das hier auch alles ist und so schön das Grundstück ist, am Arsch ist alles nicht so schön. Am Ende ist es aber dennoch der Preis, der hier irgendwie das ausschlaggebende Kriterium ist und so. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, naja, aber sind Sie nicht der Meinung, dass das, also das passt ja perfekt zu Ihrem Grundstück, dann können Sie ja Ihres vergrößern und so und verkaufen und können Sie auch nochmal draufbauen und so. Ja, nichtsdestotrotz, wenn die Basis, also wenn dieses Grundstück plus dieses Mehrfamilienhauses einfach viel zu teuer ist, ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen. Ich habe halt so getan, als würde ich nicht wissen, was Sie davon jetzt erstmal als Laienschätzung irgendwie, als Laienvorgabe verlangen würden. Wie gesagt, das macht dann alles irgendwie dann keinen Sinn. So, möchte ihn dann nicht auf den Schlips treten, aber irgendwann ist halt so der Wert einfach zu hoch, übersteigt halt die Attraktivität dieses Objektes und so. Und dann, ja, naja, und dann hat meine Schwiegermutter schon gesagt so, ja, also bei 500.000 Euro, da muss man wirklich sagen, also schon 100.000 Euro weniger, als die schon mal gesagt haben, bei 500.000 Euro, das ist wirklich, also da müssen sie wirklich mal gucken, ob sie da einen Interessenten finden und so, setzen sie sich dann mit uns in Verbindung, dass sie wen gefunden haben. So, schon mal so eine Base gelegt, so 100.000 Euro weniger. Und dann habe ich erst mir gedacht, ja, die gibt es schon irgendwie einen vorgedachten Preis, der liegt bei 500.000 Euro. Hat das der, wie heißen die Typen, die Objekte schätzen? Meinst du nicht Makler? Nee, ja, wie heißen denn diese, eben hatte ich es noch, diese Typen, die Objekte schätzen und wie heißen die denn noch? Das. Hier war noch kein Profiler, nennen wir ihn. Okay. Und da habe ich so gefragt, so Frau Dingsbums, hier war noch gar kein Profiler und hat das hier den Wert geschätzt? Nee. Meinst du Sachverständiger oder was jetzt? Nein, nee. Das heißt anders. Hier war noch gar keiner? Nee, haben wir noch gar nicht. Finden wir keinen. Aha, na, das ist aber dann auch nicht. Das lässt mir keine Ruhe mehr. Ja, mir auch nicht. Was ist das denn für ein Name? Ein eher englischer oder ein deutscher? Nein, deutscher Name. Verkehrswert? Brechner? Nee, ich hatte das Wort gerade. Die ganze Zeit hatte ich es noch im Kopf. Es fällt mir bestimmt gleich ein. Ich hasse Wertschätzer, was. Wie heißt denn das noch? Gutachter! Bam! Habe ich nicht gesagt, Gutachter? Ja, so, jetzt halt die Fresse. Gibt ja hier war noch gar kein Gutachter und so. Nee, da haben wir irgendwie noch keinen gekriegt oder so, bla. Und dann Mariana direkt, hier war noch gar kein Gutachter und so. Ich hab da einen in der Hand. Und dann der Mann, ja, wir haben auch einen. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck? Sie hat doch gerade gesagt, sie hat noch keinen. Und dann sagt meine Schwiegermutter, sie hat einen an der Hand. Und dann sagt er, naja, wir haben auch einen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hier dreht sich gerade, okay, hier sind wir gerade auf einer Ebene in diesem Gespräch, dass viel geblufft wird und viel Scheiße palabert wird. Und die beiden haben sich auch auf gar keinen Fall abgesprochen, so das Ehepaar. Die sind schon um die 60, also etwas über 60 waren die. Und dann gucke ich so Marianne an. Okay, wir wissen jetzt also beide hier, das ist totaler Bullshit, die sich irgendwie über irgendwelche Preise zu unterhalten oder so. So, und dann habe ich mir natürlich schon gedacht, okay, sie haben das halt nur gesagt, weil meine Schwiegermutter halt einen Gutachter an der Hand hat, der höchstwahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, was mit Sicherheit aber nicht ihre Intuition in diesem Gedanken war, ein bisschen die Messlatte niedriger setzt, weißt du, weil es halt unser Gutachter ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen hat er halt gesagt, naja, so läuft das hier nicht. Ne? Ich bin halt eine toughe son of a bitch. Ich habe auch einen. Und dann hat er auch direkt meine Schwiegermutter gesagt, ja, nehmen wir ihren. Wen haben sie denn da? So, da habe ich mir gedacht, ah, sehr geil. Sie hat so meine Vibe so. Ne? Sie gibt auch Gas so nach dem Motto, so direkt festnageln auf eine Lüge, wo es ganz klar ist, er blufft nur, so weißt du. Und das fand ich so schön. Und dann, ja, also das ist hier der von unserem Neffen, der Bekannte, der macht das beruflich, hat er so irgendwie gesagt, so, ne. So, na gut, dann macht er das, habe ich direkt gesagt, dann melden Sie sich bei uns und dann sehen wir mal weiter, was der so rauskriegt, ne. Aber bin jetzt ganz ehrlich überrascht, dass Sie uns hier zu so einem Termin einladen und haben noch gar keinen Gutachter irgendwie herbeigerufen und sich einfach nur irgendwelche ausgedachten, völlig absurden, das habe ich nicht gesagt, völlig astronomischen, absurden Zahlen hier in den Raum werfen. Was, also, aber kann er ja auch machen. Geisteskrank. Kann er ja auch machen. Also es ist halt immer so die Frage, wie du ja schon richtig bemerkt hast, er kriegt es halt nicht los, aber es ist ja, ein genau. Gutes Recht zu sagen, nö, ich will absolut. Summe XY dafür und mir ist das scheißegal, was mir ein Gutachter sagt. Genau, so, und dann hat Marianne halt gesagt, ja, gut, also sie melden sich, dann verbleiben wir so, ne, und wenn sie einen Interessenten haben, der das Ding sofort für ihren vorgedachten Preis kauft, dann ist das völlig okay für uns, denn für uns ist dieser Preis, den sie sich vorgestellt haben, absolut völlig uninteressant und sie haben mit Sicherheit für dieses Objekt viele Interessenten. Und dann die Frau, ja, naja, und die war halt extremst naiv und ehrlich und hat, wie gesagt, war auch nah am Wasser gebaut und so. Es ging ihr wohl wirklich relativ nahe, dass dieses Objekt verkauft wird. Und die Erinnerung, die damit dann wohl auch verkauft werden, keine Ahnung. Die hat dann auch direkt gesagt, ja, ach naja, wissen Sie, also so viele gibt's da ja nur. Das hat sich zumindest so angehört, als wenn es gar keinen gibt, so außer uns, so weißt du? Mhm. So hat es sich angehört. Ja. Und dann er direkt, was soll er auch machen? Ja, ja, klar. Also es ist natürlich schon gefragt. Das können Sie sich ja vorstellen bei der Lage und so und bei dem Mehrfamilienhausobjekt und so. Das ist natürlich sehr gefragt, hat er direkt gesagt. Und dann habe ich wieder, okay, macht gar keinen Sinn. So, die beiden haben sich erstens mal überhaupt nicht gebrieft. Der eine versucht hier so eine Art Business zu fahren und die Frau zerbricht gerade an ihren Emotionen und so. Das macht hier gar keinen Sinn. So, und das fand ich so schön. Und das war für mich wirklich in dieser Bindung zu meiner Schwiegermutter, war das ein Key-Moment, ohne Scheiße. Und es war aber auch ein Key-Moment, dass ich in so einem Gespräch alle, so, es ist kein Gebragge oder so, sondern ich habe die halt hart outsmartet, so weißt du, so nach dem Motto, so ich weiß ganz genau, was ihr für eine Tour fahrt und so. Und es ist völlig klar, dass ihr sehr schlecht vorbereitet seid. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet und versuche mit dem einen oder anderen Fremdwort euch zu verunsichern. Das kennst du doch bestimmt auch, oder? Bei Menschen. Das wirkt halt auf mich so, in dem Moment, wo die ohne Makler da am Start sind, würde ich schon denken, okay, also bei so einer Summe, bei 600.000 Euro, würde ich jetzt, glaube ich, schon mit dem Makler hantieren. Also absolut, genau. Da wäre ich schon stutzig. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, ja. Ja, ja, genau. Ich fand das halt echt, echt schön. So. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir da Schicht gemacht und wir haben dann auch halt dieses Mehrfamilienhaus uns angeguckt und das war halt echt nicht geil. So, das Grundstück, ganz ehrlich, so, das ist halt direkt an unserem dran. Und das wäre schon geil, wenn das auch noch zu unserem gehören würde. Auf jeden Fall waren wir dann in dem Haus. Wer bezahlt das denn eigentlich alles? Also jetzt mal eine ganz blöde Frage, aber ja, welcher Mensch bezahlt das alles? Das frage ich mich auch. Weil ich höre da immer so Summen, die, ja. Tut mir wirklich leid, ich kann es mir einfach überhaupt nicht erklären, wie ein Pärchen in eurem Alter, selbst mit einem extrem guten Beruf, eine knappe Million für so Grundstücke zusammen dahin legen können. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Kann ich? Genau, absolut. Ja. Also, das sind Preise, da habe ich mir gedacht, das ist so völlig unrealistisch. Und bei mir und meinem Schwiegervater war es dann auch direkt so, als wenn dieses, ey, wenn das Mehrfamilienhaus mega geil gewesen wäre, dann hätte man ja noch irgendwie verstehen können, dass dieser Preis zustande kommt. Wir haben es angeguckt, zweite Etage, haben wir uns schon gedacht, haben wir schon abgewunken, so, ey, komm, ey, ihr seid so geistesgestört, ihr seid so völlig, auch wenn die Lage geil ist, aber es ist völlig geisteskrank, dass ihr irgendwie an euren Preisen noch festhalten könnt. Das gibt's doch gar nicht. So, auf jeden Fall ist wohl jetzt so, ist das jetzt, haben wir das jetzt wohl so herausbekommen, irgendwie, keine Ahnung durch wen, dass das wohl maximal alles 280 irgendwie kostet, aber dass dieses Haus völlig uninteressant ist, da hast du halt wohl völlig nur Maläschen mit, da hast du nur Probleme mit, selbst wenn du es für einen Schnapper kaufst. Und das angrenzende Grundstück würden dann ihre Eltern kaufen und dort nochmal so ein kleines Häuschen für sich draufbauen. Versteh uns da nicht falsch, wir sind da völlig raus aus der Nummer. Wir wollen da überhaupt nichts kaufen, wir haben überhaupt kein Geld, wir wollen überhaupt nicht noch einen Kredit aufnehmen und so und alles gut. Wir wollten da nur mit Teil sein, weil wir einfach da auch so ein bisschen involviert sind, weil wir dann halt die Nachbarn sind. Ja, ja, okay, klar. Dann, auch mal reinhören, was da so sonst abgeht. Absolut, ja, genau. Ja, ja. Und ist ja auch im Prinzip schon sehr interessant. Und ich fand, es war für mich unfassbar interessant, dieser Nachmittag. Nichtsdestotrotz ist wohl nur noch dieses angrenzende Grundstück interessant. Und da würden dann ihre Eltern, wenn das dann wirklich so klappt, so ein kleines Flachdachding hinstellen und würden eines ihrer Häuser an einem benachbarten Ort verkaufen. Die haben da halt zwei oder drei noch. Kaltenweide heißt das, das ist bei uns. Da haben die, glaube ich, drei Häuser. Da würden sie eins verkaufen, würden davon dann das Grundstück kaufen und da so ein kleines Häusle hinbauen und so. Ist ja super. Ja, so. Also ja. Mein erster Impuls war, fuck, bloß nicht meine Schwiegereltern, ey, als Nachbarn, weißt du? Mhm. Das war mein erster Impuls. Dann habe ich mir gedacht, mit meinem Schwiegervater habe ich null Probleme. Er ist wirklich so ein cooler Typ. Und als wir am Sonntag essen waren und danach noch bei denen zu Hause waren, Kaffee und Kuchen essen, da hat er wieder Sachen erzählt von dem Umbau, den wir jetzt hier tätigen. Da habe ich mir gedacht, das ist so geil, da lernst du so viel, so handwerkliche Sachen. Was waren das nochmal, wo ich mir in den Ohren geschlottert habe? Auf jeden Fall hat er mir irgendwie von dem Blitzableiter erzählt. Wie irgendwie so ein Blitzableiter, das ist ja ganz schön kompliziert und so, ne? Hat er mir erzählt, wie das da an so einem Dach irgendwie rangefrickelt wird und so. Das fand ich mir so geil. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ey, ganz im Ernst, es könnte mich auch definitiv schlimmer mit meinen Schwiegereltern treffen, wenn die nebenan wohnen. Ah, ist mir auch scheißegal. Ich habe dann auch so, jo, würde ich mich freuen, so, ne? Also weiß ich nicht, ob ich mich jetzt unbedingt freuen würde, aber ich habe ihr dann gesagt, oh, da würde ich mich freuen. So. Das war halt so der Nachmittag, den ich sehr interessant fand. Und das war eigentlich die Geschichte, die ich hier erzählen wollte, Ricky. Danke. Schön. Ja, ich fand's einen interessanten Nachmittag. Natürlich, es ist ja auch ganz wichtig in deinem Leben, dieser Abschnitt. Ja, es ist wirklich mega wichtig in meinem Leben und Ich halte dich und die Hörer auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das da weiter verfährt, so die ganze Nummer. Bin wirklich sehr gespannt, völlig desillusioniert, da so einen Preis hinzusemmeln, das ist völlig gestört, völlig gestört. So, am Samstag ist erstmal gar nichts, aber am Sonntag sind Landtagswahlen. Da muss ich nochmal drauf hinweisen, hier an der Stelle. An alle, die da wählen können. Vor allem meine baden-württembergischen Mitmenschen. Landsleute. Genau. Denkt immer schön dran. Möchtest du irgendwas erzählen? Weil ich würde dann direkt in so eine Art Ableitung überleiten. Mhm. Ich habe noch schnell was, fällt mir gerade ein, denn wir müssen uns bedanken bei David. David, ich lasse den Nachnamen weg, er wird wissen, wer gemeint ist, hat uns 10 Euro via PayPal bespendet. Eigentlich wollte ich sagen gespendet, aber das habe ich einfach direkt umformuliert in bespendet. Da macht man mir so schnell nichts vor. Wortakrobat, und das mit diesem Wortakrobat ist wirklich so heiße ich auch auf Twitter. Könnt ihr einfach mal gucken. Wenn der nicht von irgendeinem Hipster schon belegt ist, der Name. Na, da kannst du aber wissen, dass da einer mit einem Bart drauf ist. Ja, der hat uns 10 Euro gespendet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Diese 10 Euro sind auch wirklich gern genommen, denn im Juni, glaube ich, oder Mai, also einfach jetzt demnächst, so kann man sagen, werden wieder 70 Euro fällig für unsere kleine Seite nonpg.de, die wir einmal im Jahr mit 70 Euro, sag ich mal, so aufrechterhalten müssen. Wir brauchen ja auch ja, so ein paar Gigabyte, wo wir unsere Podcasts lagern. Das kostet halt 70 Euro. Das wird da angelegt und dann ist der Batzen, den wir selber tragen müssen, ein klein wenig kleiner. Also vielen lieben Dank, David. Wirklich sehr, sehr nett von dir. Und jetzt komme ich zu meinem Anliegen und gleichzeitig zum Ende der Sendung. Chris, du wolltest noch was sagen. Ich überlege, ob es war so viel gefühlt. Na, es war jetzt aber auch schon ganz schön viel alles. Ich wollte eigentlich noch die Geschichte von Dennis Party erzählen. Ja, das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht. Hast du jetzt vielleicht für die falsche Geschichte entschieden? Willst du die noch erzählen? Nee, komm, mach ich beim nächsten Mal. Läuft ja nicht weg. Ein nächstes Mal gibt, denn jetzt wissen wir ja, dass ich kein Kabel-Deutschland-Kunde oder Unity-Media-Kunde mehr bin. Und ich sag mal so, die Telekom hat mir zwar versprochen, dass ich diesen Samstag bereits Internet bekomme von denen, aber ja, mal abwarten, ob wir dann nächste Woche hier eine Sendung machen können. Sei es drum. Mach dich mal nicht ins Hemd, Reggie. Ja, ich weiß, aber ey, komm, nach dem Fiasko habe ich allen Grund dazu, mir ins Hemd zu machen. Also ganz ehrlich, ich rechne hier mit allem. Also ich bin echt gespannt, vor allen Dingen bin ich auf diese Technik gespannt, die finde ich so spannend. Dieses, ja. Also ich kann ja mal sagen, ich habe hier VDSL, das ist an sich jetzt noch kein Riesenhammer. Hybrid, das ist der Hammer. Das ist der Scheiß, den die coolen Kids von morgen tragen. Das ist Hybrid, also das ist ja so cool, allein vom Wort. Also das ist Wahnsinn. Und das funktioniert so, dass ich halt so eine VDSL-Leitung habe. Ich glaube eine 25.000er, so nennen die das. Die wollen ja immer alles in Tausender. Sage ich immer, können sie einfach auf 25 Mbit sagen. Sie müssen sich aufs Kilobyte runterbrechen. Ist mir einfach zu blöd zum Rechnen. Sagen sie Mbit. 25 Mbit. Und da kriege ich dann noch mal 50 Mbit dazu, LTE. Und LTE ist ja sowieso das geilere Netz. Jedenfalls, wenn du vollen Ausschlag hast, ist das ja rattenscharf, dieses Netz. Und da freue ich mich tierisch drauf auf diese Technik. Aber gleichzeitig habe ich auch die Befürchtung, dass irgendwas nicht funktionieren wird. Auch darüber wird zu berichten sein. Jetzt aber zu meinem Anliegen. Also es sind ja jetzt diese großartigen Landtagswahlen. Ich glaube in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und irgendwie so ein Kasperstaat ist noch mit dabei. Was sagst du? Staat. Das ist ein Staat, ja. Das ist ein Staat. Welcher ist denn der dritte Bundesstaat, der da mitmacht? Der Bundesstaat. Was ist denn das? Das war Wenn Sachsen. Ich immer Saarland sagen. Saarland, absolut richtig, hier mit den zwei Weibern. Absolut richtig. Super. Also, jetzt, mir geht's aber, eigentlich geht's mir um alle. Ihr müsst, Leute, wirklich mal, überlegt euch das, ihr wählt jetzt hier nicht gleich mal das Flüchtlingsproblem ab oder so, ein Scheiß. Wir wählen alle 4 Jahre. Also für 4 Jahre. Überdenkt euch eure Wahl. Wenn ich das schon sehe da mit dieser AfD, mit diesen Prognosen, da grault es mir, was da nächsten Sonntag hier rauskommt in diesem sehr konservativen Bundesland. Ich habe wirklich Angst davor, dass die AfD hier Schockzahlen erreichen könnte. Nur ihr müsst euch einfach überlegen, diese Flüchtlingskrise ist irgendwann mal vorbei. Dann sitzen diese Vollspackos aber immer noch in unserem Landtag oder in eurem Landtag. Das ist das Problem. Ihr tretet euch diese Schwachmaten 4 Jahre lang ein. Und wenn ihr nicht glaubt, dass das Schwachmaten sind, dann guckt mal diesen Hampelmann da aus Thüringen zu, wenn der Reden hält. Ja, also, Björn Höcke? Den Namen habe ich jetzt nicht genannt, Chris. Also den würde ich niemals als Schwachmaten, jedenfalls nicht öffentlich bezeichnen. Das hast du jetzt gemacht. Da kannst du dich dann mit den Anwälten von Herrn Höcke. Das ist der einzige AfD-Politiker. Mit Profil? Nee. Ja, nein, mir geht's wirklich darum, dass man sich das mal überlegt, denn diese Partei hat exakt 0 Lösungen für überhaupt nichts. Die verstehen einfach nicht, dass, das verstehen offensichtlich viele nicht, dass dieses Flüchtlingsproblem nicht in Deutschland gelöst werden kann. Hier kann keiner sagen, ja, dann machen wir halt die Grenzen zu, dann gibt's das Problem nicht mehr. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Extrem kurz gedacht. So funktioniert's nicht auf der Welt. Und jeder, der so denkt, der wird, also wenn so eine Denkweise sich durchsetzen würde und legitimiert werden würde mit einer Wahl, die in diese Richtung AfD, sag ich mal, schwenkt, ja, dann ist das auch ein Zeichen für die anderen Kasper von der SPD und von der CDU, weil die laufen den Leuten hinterher, die am lautesten schreien, sprich das ganze Land, selbst wenn die AfD, sag ich mal, nicht in der Regierung sitzt, was nicht zu befürchten ist aktuell, würde trotzdem nach rechts rücken. Und ganz ehrlich, wer will denn das? Wer will denn in einem Boot sitzen mit lauter Schwachmaten, nur weil alle sich in die Hose scheißen, weil man das gerade weltweit nicht geregelt bekommt mit diesen Flüchtlingen? Habe ich mir neulich auch mal überlegt. Alles redet immer von Europa. Wieso wird das nicht einfach zu einer Weltkrise ausgeweitet? Wieso nehmen nicht Länder wie Australien oder sonst irgendwelche anderen Länder Flüchtlinge auf? Und wenn man das Ganze mal viel globaler sehen würde, wäre das Problem nicht mal halb so groß, wie es jetzt ist. Es gibt ja noch ein paar mehr Länder außer Deutschland, Schweden, Österreich und noch so ein paar andere, die sich da offensichtlich hervorgetan haben, bislang Flüchtlinge aufzunehmen. Also wenn man das Ganze vielleicht mal ein bisschen globaler angehen könnte, wäre ich auch ganz begeistert, muss man fast schon sagen. Nur, ich möchte das wirklich nochmal, überlegt euch bitte, bitte, wen ihr wählt. Und gerade die jungen Menschen, ich verstehe das, Sonntag früh hat man Besseres zu tun, als in unseren Wahlscheißbüro zu gehen da und in die Schule zu latschen und sich da anzustellen und so alte Menschen zu sehen, alles stinkt und so. Man selber stinkt zwar auch, aber hat immer noch so eine Halblatte, weil man halt 18 ist und wahnsinnig viel Testosteron in sich trägt. Kenn ich alles. Trotzdem, ich weiß, es klingt so, wie wenn eure Eltern zu euch sprechen würden, aber es ist so scheiße wichtig, da hinzugehen zu dieser Wahl, weil diese paar Schwachmaten, die AfD wählen, sonst noch mehr Prozent zugeschanzt bekommen. Das ist so ein alter Spruch, wer nicht wählt, wählt rechts. Das ist eigentlich falsch. Wer nicht wählt, wählt immer scheiße. Er macht immer was falsch. So, geht dahin, wählt eine vernünftige Partei. Macht euch Gedanken darüber. Für was steht ihr? Für was wollt ihr, dass euer Land steht? Wählt unter Umständen taktisch. Ja, guckt euch ein paar Hochrechnungen an. Ihr müsst euch keine Parteiprogramme durchlesen. Ihr könnt mal so ein Wahlomat machen. Dauert eine halbe Stunde. Aber versucht für 10 Minuten euch einfach mal kurz mit diesem ganzen Blödsinn zu beschäftigen und setzt ein Zeichen. Nur darum geht es. Einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass wir keinen Bock haben auf so Spasten, die irgendeine Scheiße erzählen und damit auf Bauernfang gehen. Das ist mein Anliegen. Mehr habe ich nicht in meinem Leben. Ich möchte einfach nicht in einem Bundesstaat oder auch nicht in einem Bundesland und auch nicht... Meine Güte, sagst du mal diesen Bundesstaat. Wo hast du denn das jetzt auf einmal aufgegriffen? I'm a real American. So. I am a real so sieht's aus. American. Das ist wegen diesen blöden Bundesstaaten-Vorwahlgeschichten da in den USA. Man. Das ist halt deswegen. I'm a Trump-Guy. Fight for what's right. Fight for what's right. Du kannst gleich wieder auf dein Network gehen und da weiter gucken. Nein, aber das ist mir wirklich so scheiße wichtig, dass die Leute da versuchen, sich ein bisschen damit wenigstens ein ganz klein bisschen auseinanderzusetzen. Ich bin selber zu blöd, um irgendwie eine Partei zu empfehlen oder so, weil ich einfach gar keine Ahnung habe von dem ganzen Scheiß. Ich wähle ja auch. Ich kann mal sagen, was ich wähle. Kannst öffentlich machen, ist kein Problem. Also, mein Herz sagt links, ja, aber die haben sich deswegen verspielt, weil jetzt in der Flüchtlingskrise und auch in anderen Krisen zu wenig aus meiner Sicht von den Linken kommt. Da ist so und wenig Substanz da, dass ich... The number one spokesman, Greg Gysi. Ja gut, jetzt hier bei uns ist es der Rexinger, der ist ganz okay und so. Rex Gildo, ne? Rex Gildo, genau. Aber das Ding ist halt, ich muss hier taktisch wählen, ja, also es gibt, Ricky? Ich muss hier leider, also ich bin absolut kein Grünwähler, aber ich muss es tun, weil die SPD ist unter ferner Liefen, kann ich nicht wählen, die CDU mit ihrem Kasper-Ministerpräsidenten-Vorschlag da, den kann ich auch nicht wählen, Guido Wolf, da rollen mir die Fußnägel hoch, also muss ich da unseren gechillten Kretschmer wählen, sprich ich wähle taktisch Grün, nicht aus Überzeugung, sondern zwar, also das geringere Übel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist immer noch besser, als nicht hinzugehen. Und dann noch was, sollten diese Spachmaten, wie man ja immer so sagt, die Spachmaten von der AfD, sollten... Meinst du nicht, dass dieser Versprecher gerade nicht für die ganze Rede denunziert? Ist mir scheißegal, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere AfD-Wähler, René Weller, das ist doch schon wieder ein Hint, dass der ein oder andere AfD-Wähler Spachmaten wirklich auch als Beschimpfung so anerkennt. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt pass aber auf, was ich sagen will. Sollten die hier so ein Rekordergebnis erzielen oder so und irgendeiner unserer Politiker stellt sich hin und spricht von der Protestwahl, hau ich dem mein iMac in die Fresse, sage ich dir jetzt hier. Aus dem Grund, weil das Protestwahl der ganzen Partei, der AfD, noch so ein, ja, guck mal, wir sind das schwarze Schaf, folgt uns jetzt, lasst denen nochmal spüren, dass wir doch nicht nur irgendwie die Outsider sind und es kommen immer noch mehr Schwachmaten zur Wahl und wollen beweisen, dass das nicht nur eine Protestwahl ist, sondern dass das unsere